So, wollen wir dann auch anfangen? Ja. Right. Also das Thema ist ja Rudolf Rock und der Syndikalismus. Es war irgendwie, also habe ich entschieden, das getrennt zu behandeln, also dass ich erst irgendwie Rockes Biografie darstelle, dann halt irgendwie auf sein Hauptwerk eingehe, wobei natürlich klar auch schon syndikalistisches Denken oder halt sich bestimmte Positionen ausdrücken. Und danach werde ich quasi dann historisch nochmal einen Sprung zurück machen und halt die Entstehung der syndikalistischen Bewegung oder halt von Syndikalisten in Deutschland halt nochmal nachzeichnen. Ich werde halt irgendwie nur kurze Exkurse machen nach Frankreich und halt auch zur spanischen CNT, aber halt irgendwie nicht umfassend. Irgendwie. Da kann man auch ein ganzes Wochenende füllen, was halt Syndikalisten, wo es überall geht, was die alles so getrieben haben. Sondern da können wir ja vielleicht in der Diskussion oder so, wenn da noch bestimmte Fragen, je nachdem wie ich es beantworten kann, dann nochmal machen und halt auch... Wie es mit dem Syndikalismus heute aussieht, würde ich vielleicht auch ein bisschen nach hinten schieben und vielleicht, wenn wir dann in deiner Diskussion dann sind mit den, was heute anarchistischen Bewegungen, falls da irgendwie dann nochmal nachfragen gibt, kann ich dann halt auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Genau, also erstmal zur Biografie Rockers, um ein bisschen bildlicher zu stellen, würde ich halt auch immer ein bisschen etwas aus seinen Memoiren vorlesen, weil das manchmal sehr relativ bildlich ist nochmal oder halt nochmal einen besseren Eindruck bietet und halt da auch schon bestimmte theoretische Implikationen immer schon deutlich werden. Also zu Rocker. Dieser wurde am 25. Februar 1873 in Mainz als Sohn eines Steindruckers geboren. Sein Vater starb allerdings, als er irgendwie 4 Jahre alt war. Und seine Mutter verheiratete sich dann 1884 neu, verstarb aber wiederum 2,5 Jahre oder 3 Jahre später, worauf Rocker, der inzwischen auch schon irgendwie 14 Jahre alt war, dann in ein katholisches Waisenhaus kam. Aus diesem ist er dann irgendwie abgehauen und hat dann halt auch eine Lehre als Buchbinder begonnen, wobei halt, also sein Onkel hat ihn quasi darauf gebracht, also sein Onkel mütterlicherseits Karl Rudolf Neumann, welcher halt schon seit langem Sozialist war, selbst Buchbinder, wurde quasi so eine Art Vaterersatz für Rocker und da hatte halt auch Rocker Zugang oder halt dadurch hatte Rocker halt Zugang zu einer großen Bibliothek voller sozialistischer und freiheitlicher Literatur über seinen Onkel. Er trat dann halt auch bald der Sozialdemokratie bei. Außerdem nannte er selbst dann halt den Beruf des Buchbinders und kommen wir gleich zum ersten Zitat halt, wie Rocker seine, oder wie halt Mainz seine Jugend beschreibt. Also Zitat Rocker jetzt. Mainz war meiner Jugend, Mainz war in meiner Jugend eine Stadt mit starkem demokratischen Einschlag. Die demokratische Gesinnung war keine reine Parteienangelegenheit, sie war dem Volke in Fleisch und Blut übergegangen und machte sich in allen Kreisen der Bevölkerung bemerkbar. Ich wurde 2 Jahre nach der Gründung des Neuen Reichs geboren. Der innere Widerstand gegen die nationale Einheit Deutschlands unter der Führung Preußens war damals noch stark fühlbar im Volke. Das linke Rheinufer, Baden und Württemberg waren von jeher die demokratischsten Teile Deutschlands. Das Bürgertum in jenen Teilen des Reiches blieb lange Zeit preußenfeindlich und befand sich stets im offenen Widerspruch mit der Politik Bismarcks. Zum großen Teil war dies auf die mächtigen Ausstrahlung der großen französischen Revolution zurückzuführen, deren Gegengänge gerade in den rheinischen Städten, den ältesten Kulturgebiet Deutschlands, einen starken Widerhall fanden. Während in Preußen und in anderen Landesgebieten die Überlieferung des fürstlichen Absolutismus noch lange Zeit vorherrschten, war das geistige und gesellschaftliche Leben der rheinischen Menschen in neue Bahnen geraten, deren Spuren auch späterhin von keiner Reaktion ausgetilgt werden konnten. So beschreibt er quasi das Mainz seiner Jugend und gerade dieses, was dort schon ein bisschen durchstand, auf einer Seite den Absolutismus, andererseits halt so eine Volkskultur, das wird halt später in seinen Schriften einfach mal theoretisch weiter gefasst, wobei man halt auch sagen muss, seine Memoiren sind halt auch rückwirkend geschrieben und da merkt man halt schon relativ deutlich seinen theoretischen Hintergrund oder seine Vorstellung. Okay. Zurück nach Mainz. Also dies bildete halt während dieser Zeit halt einen unbekämpften Wahlkreis zwischen halt der konservativen Zentrumspartei und der Sozialdemokratie. Das führte dazu, dass halt, Rocker als junges, aktives Mitglied halt irgendwie die ganzen großen Sozialisten, also Bebel, Liebknecht und so weiter, die waren halt irgendwie, alle, wenn im Wahlkampf war, halt auch in Mainz, haben da Reden gehalten, die hat er alle kennengelernt. Danach noch halt in der Kneipe halt auch immer persönlich kennengelernt. Und das beschreibt halt in diesem Buch halt quasi auch. Also gibt halt immer so kurze Charakteristika, was für unterschiedliche Typen sind und wie die sich so geben. Politisch neigte er den sogenannten Jungen, welche wir halt, glaube ich, auch vor 2 Tagen schon mal kurz erwähnt hatten, halt so eine innerparteiliche Opposition, welche halt diese strikte Ausrichtung auf den Parlamentarismus der Sozialdemokratie kritisierte und halt viel mehr auf so praktische Arbeit mit der Arbeiterklasse, dass die halt so Klassenbewusstsein und halt darauf mehr zielten als diese strikte Aufrichtung aus dem Parlamentarismus. Diese Jungen waren halt auch noch klarer geprägt von der Arbeit unter den Sozialistengesetzen. Also halt irgendwie, wo es halt keine übergeordnete SPD in dem Sinne gab, dass halt die so eine überregionale Organisation war, sondern halt eher so lokal an der Basis gearbeitet haben. 1891 wurde, also ein Jahr nach der Aufhebung der Sozialistengesetze, wurden aber diese Jungen halt auch schon ausgeschlossen aus der Sozialdemokratie. Rocker selbst war bereits im Herbst 1890 aus der SPD rausgeflogen, weil er, also Zitat, Beleidigung eines Reichstagsabgeordneten, das war quasi der Vorwurf, den gemacht wurde und deswegen er aus der SPD geflogen ist. Trotzdem ist raus, Bruce Pieper halt in der sozialistischen Bewegung aktiv und nahm dann 1891 am Internationalen Sozialistischen Kongress in Brüssel teil. Auch wieder mal ein kurzes Zitat. Es war meine erste Tagung dieser Art, in der ich in meinem Leben beiwohnte. Und es war nur begreiflich, dass meine Erwartungen ziemlich hochgespannt waren. Ohne Zweifel hatte der Ausschluss der Anarchisten eine hässliche Begleiterscheidung meine ursprüngliche Begeisterung stark gedämpft. Also im Vorfeld dieses Kongresses war halt die große Diskussion, lassen wir die Anarchisten jetzt teilnehmen oder nicht. Die haben sich halt quasi dagegen geschlossen und die Anarchisten sind quasi rausgeflogen oder durften halt nicht an diesem Kongress teilnehmen. Aber auch ohne diesen Zwischenfall wäre die empfangenen Eindrücke wahrscheinlich nicht viel besser gewesen. Die Tagesordnung des Kongresses war überladen, noch dazu mit Dingen, die für den Sozialismus im Allgemeinen nur eine ganz nebensächliche Bedeutung hatten. Sogar die wenigen Punkte, deren Wichtigkeit unverkennbar war, konnten infolge der kurzen Zeit und der mühseligen Arbeit des Übersetzens nur oberflächlich behandelt werden. Die zentrale Frage, deren Behandlung quasi Rocker kritisiert, ist halt irgendwie die Kriegsfrage, also die halt irgendwie in den 1891 war das Jahr quasi schon auf der Tagesordnung stand, also die Mächte haben sich halt hochgerüstet und er kritisiert halt, dass zwar so eine Resolution gegen den Krieg verabschiedet wurde, aber die nach seiner Aussage nur so vulgär-marxistische Gemeinsätze verarbeitet und halt keine konkreten Handlungsempfehlungen, wie denn die Arbeiterparteien sich zu verhalten oder wie die Arbeiterbewegung sich zu verhalten hat, wenn es dann halt wirklich zum Krieg kommt, was ja dann auch quasi später passiert ist und dann, also gab es halt keine Massenstreiks gegen den Streik und sowas. Auf den Kongress knüpfte halt Korka halt auch Kontakt zu Anarchisten, die waren halt quasi da, aber haben nicht am Kongress teilgenommen, haben trotzdem hingehangen und deckte sich auch oder hat sich auch anarchistische Literatur besorgt. Die hat er dann halt auf der Rückfahrt gelesen, was auch nochmal ein schönes Zitat ist. An einem Bach machten wir Halt, also auf den Rückweg, um uns und unsere Kleider zu waschen. Während unsere Sachen im Grase trockneten, holten wir uns unsere literarischen Schätze hervor und vertieften uns in ihren Inhalt. Ich hatte mir Bakunins Gott und der Staat vorgenommen. Schon die ersten paar Seiten ergriffen mich mit unwiderstehlicher Gewalt. Es war nicht bloß der Inhalt, sondern vor allem der Stil des Werkes, der diese seltsame Wirkung bei mir hervorbrachte. Diese Schrift war so ganz anders als alles, was mir die sozialistische Literatur bisher gegeben hatte. Ich fühlte mich hinter jedem Satze die unmittelbare Nähe des eines außergewöhnlichen Geistes. Und genau, also jetzt überspringe ich einen Teil. Bakunin war kein systematischer Schriftsteller. Vielleicht schon deshalb nicht, weil alles Systematisches und in sich Abgeschlossenes seiner ganzen Natur fremd war. Mitten in der Entwicklung eines Gedankens gibt er sich häufig auf einen Seitenweg. Auch Gott und der Staat waren nur ein solches Fragment aus einem größeren Manuskripte, das auf Fragment geblieben ist, wovon ich damals allerdings keine Ahnung hatte. Ich verschlang diese Schrift mit der ganzen Begeisterung meines jugendlichen Empfindens. Was dabei den stärksten Eindruck auf mich machte, war der unabhängige Freiheitsdrang, der aus jeder Zeile glühte. Jedes Wort atmete den Geist der Empörung gegen alle religiösen und politischen Satzungen der Vergangenheit, gegen alle verköcherten Begriffe und absoluten Ideengänge. Bakunin brachte mir das erste Mal zu Bewusstsein, dass alle religiösen Satzungen und politischen Herrschaftseinrichtungen, die derselben Quelle entstammen, dem Glauben an eine höhere Macht, die das Geschick der Menschen bestimmt und auf die sein Wille keinen Einfluss hat. Ich fühlte die innere Verbundenheit der politischen Theologie, wie Bakunin es nannte, mit der priesterlichen Dogmatik jener Kirche und fing an zu verstehen, dass beide aus einem Holz gewachsen sind. Das, ich bin der Herr, dein Gott, des Priesters und das, seid Untertan der Obrigkeit, des politischen Gewalthabers, Gewalthaber, es waren nur verschiedene Ausdrucksformen desselben Gedanken, der von jeher die geistige Voraussetzung jeder Knechtschaft gewesen ist. Der Anarchist erwachte in mir, der Rebell gegen das angebliche Unvermeidliche, der Widersacher aller überlieferten Dogmen, die das Alter geheiligt hatte. Ich stand auf der Schwelle einer neuen Erkenntnis und war mir völlig klar darüber, es fehlte bloß noch, die Brücken hinter mir abzubrechen. Also quasi der Anarchist ist jetzt in Rocker erwacht durch Bakunins Schrift. Und halt auch diese Idee mit dem gleichen Hersprung von Religion und Politik, also diese Herrschaftsgläubigkeit, die wird halt später in seiner Theorie auch nochmal wichtig. Genau, er wurde halt im Folgenden halt auch in der anarchistischen Bewegung in Deutschland aktiv, hat halt irgendwie, schrieb Artikel in anarchistischen Blättern, verbreitete anarchistische Literatur, aber organisierte halt auch Streikdemonstrationen. Um einer drohenden Enthaftung wegen so einer Streikdemonstration zu entgehen und auch um sich irgendwie der Musterung zu entziehen, ging er dann Ende 1892 nach Paris, wo er dann auch den ersten Kontakt halt zu jüdischen Arbeiterinnen hatte. In Frankreich fand in dieser Zeit einige anarchistische Attentate, also war halt diese Zeit, wo halt dann dieses Bild vom Anarchisten als Bombenleger entsprang, also es gab halt einige Terroranschläge in Paris, einige Politiker wurden halt irgendwie versucht, Attentate auf die zu verüben oder halt teilweise auch verübt, und dadurch kam halt so eine ziemlich große Verfolgung der anarchistischen Szene entstand in Frankreich, welche halt die Strukturen weitgehend auch lahmlegten. So dauerte halt Rockers irgendwie nur Aufenthalt da in Paris nur so 2 Jahre, bevor er dann nach England weiterzog, weil halt irgendwie keine Arbeit möglich war und halt quasi eher auch unter einer Verfolgung unter Repression unterlag. Er kam dann halt quasi nach London und stoßte da auf diese deutschsprachige anarchistische Bewegung, welche aber heillos zerstritten wird. Das war ja, glaube ich, auch in den Romanen, spielt ja auch London etwa in der Zeit. Da gab es halt viele Exilanten, weil es halt England relativ liberal für die Verhältnisse da verhandelt wurde, und halt er ist jetzt bis zum Ersten Weltkrieg halt in England, und der lernt halt auch irgendwie Malatesta und halt die ganzen Größen, Kropotkin lernt er da kennen, weil die halt alle irgendwie in London teilweise da selbst ins Exil gegangen sind oder halt irgendwie auf Vortragsreise und so weiter. Genau, in London halt gemacht hatten. Also Rocker kam halt in England an, die anarchistische deutschsprachige Bewegung war relativ zerstritten, und so ist er halt quasi in die ostjüdischen Arbeiterbewegung halt sich der zugewandt. Dort lernte er dann auch Millie Witkop kennen, seine halt spätere Frau und halt Lebensgefährte bis zum Ende. Und also die hat er kennengelernt, nachdem seine erste Frau, die er noch in Mainz kennengelernt hat, mit ihr auch ein Kind hatte, den er in Paris war, die hatte ihn halt verlassen und ist halt mit seinem Sohn zurück nach Mainz gegangen. Dann lernte er Millie Witkop kennen, die kam auch aus diesem, also hat einen jüdischen Hintergrund. Von ihr hat er dann quasi auch Jiddisch gelernt, wobei er quasi von diesen 1898 halt Leiter des Arbeiterfreund war. Das war halt so eine jüdischsprachige, anarchistische oder halt sozialistische Zeitung, die in Jiddisch erschienen ist. Da wurde ihm quasi die Redaktion zugetragen, obwohl er gar kein wirkliches Jiddisch kannte oder halt konnte. Und deswegen hat er das sich dann aneignen müssen, und dabei hat ihn halt Millie Witkop sehr unterstützt. Dieser Arbeiterfreund wurde dann 1902 auch zum Organ offiziellen Organ der Föderation jüdischer Arbeiter und konnte halt dadurch, oder er konnte halt dadurch relativ großen Einfluss in dieser jüdischen Arbeiterinnenbewegung Londons gewinnen. Anfang des 20. Jahrhunderts, also nach 1900, nahm er dann auch den Kampf gegen das sogenannte Sweatshop-System an, also ist quasi das Ähnliche, wie man heute auch kennt, halt Fabriken, wo halt, oder damals waren es halt eher irgendwie so kleine selbstständige Leute, die halt irgendwie von morgens bis abends halt irgendwelches Zeug genäht haben und genau, in kleinen, schlecht belüfteten Jobs halt, und halt dieses Sweat von Schwitzen halt, weil die ganze Zeit da geschwitzt haben, und heutzutage wird der Begriff ja für so riesige Bekleidungsfabriken in der dritten Welt halt, also der Begriff ist nach wie vor bekannt und in Verwendung, und dagegen wird nach wie vor gekämpft. Also gegen den Kampf dagegen nahm er auf, dabei gelang es ihnen halt mit zunehmend gemeinsamer Aktion mit jüdischen Arbeiterbewegungen zu organisieren und halt zum Beispiel eine große Demonstration am 21. Juni 1903 gegen den Antisemitismus aus Anlass von Pogromen in Russland, wo halt dann auch also nicht-jüdische Arbeiter teilgenommen hat. Und in den folgenden Jahren organisierte Rocker auch immer wieder Streiks, Da war aber ein Hauptproblem, dass die jüdischen Arbeiter in Ost-London häufig als Streikbrecher bei Streiks nicht-jüdischer Schneider in Londoner West-End eingesetzt wurden und halt auch umgekehrt. Und genau deswegen war halt wichtig, da so eine Verbindung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Arbeiter zu schaffen, dass die sich halt nicht gegeneinander ausspielen lassen. Genau, diese Streikbruch oder so, es endete sich dann halt 1912, als Rocker halt den jüdischen Arbeiter überzeugen konnte, in einen Solidaritätsstreik einzutreten. Also die Westlondoner Schneider hatten halt einen Streik beschlossen und halt er konnte halt diese jüdischen Arbeiter dazu bewegen, diesen Streik zu unterstützen und halt nicht als Streikbruch aufzunehmen, sondern halt Solidaritätsstreik zu treten, um halt da noch mehr Druck zu erzeugen. Außerdem gelang es ihm da, die ganze Bevölkerung vom Londoner East End zur Unterstützung dieses Streiks zu mobilisieren, sodass der Streik letztendlich ein voller Erfolg wurde und halt auch zu wesentlichen Verbesserungen in diesem Sweatshop-System also da erreicht werden konnten. Das ist ja auch nochmal ein großartiges Zitat, wo halt irgendwie die ganze Stimmung oder sowas nochmal beschreibt. Der Generalstreik der jüdischen Schneiderarbeiter wurde für die ganze Ostseite zu einem sozialen Ereignis. Mit der Ausnahme der jüdischen Unternehmer stand die große Mehrheit der jüdischen Bevölkerung von Anfang an auf der Seite der Arbeiter. Alle besser bezahlten Arbeiter, die an dem Kampf beteiligt waren und über kleine Ersparnisse verfügten oder sich sonst wie Kredit verschaffen konnten, verzichteten von Anfang an auf jede Unterstützung und suchten sich selbst zu helfen, so gut sie konnten. Doch so anerkennungswert dieses Opfer immer war, so wurde uns damit nicht viel geholfen. Als Vorsitzender des Finanzausschusses wusste ich das besser als jeder andere. Vor allem galt es, den Ärmsten der Armen zu helfen. Und da uns das nötige Kapital dazu fehlte, mussten wir neue Wege suchen, um die Arbeiter und ihre Familie vor der schlimmsten Not zu schützen. In allen jüdischen Gewerkschaftslokalen wurden daher freie Mahlzeiten eingeführt, die meisten nur aus Brot, Käse und Tee bestanden. In einigen Lokalen, die für diesen Zweck besser eingerichtet waren, wurden sogar von Zeit zu Zeit warme Mahlzeiten verabreicht. Die jüdische Bäckergewerkschaft versorgte uns jeden Tag mit Brot und die Union der Zigarettenarbeiter belieferte unsere Streikposten mit dem nötigen Rauchwaren. Alle jüdischen Gewerkschaften legten ihren Mitgliedern extra Beiträge auf, die an das Streikkomitee abgeführt wurden. Sogar Menschen, die mit der Arbeiterbewegung keine direkte Berührung hatten, halfen uns, wo immer sie konnten. Auch das jüdische Volkstheater veranstaltete einige Vorstellungen, deren Ergebnisse den Streikkomitees zugewiesen wurden. Auf diese Weise waren wir wenigstens imstande, während der ersten paar Wochen den Streikenden ein paar Schillinge auszahlen zu können. Unser Kampf hatte zwar als Sympathiestreik für die ausländischen Arbeiter der Westseite begonnen, doch fühlten wir bald die Notwendigkeit, mit eigenen Forderungen hervorzutreten. Denn eine solche Gelegenheit durfte nicht verpasst werden. Es war das erste Mal, dass ein Ausstand die gesamte und wichtigste Industrie im Ghetto Restitus erfasst hatte, wodurch uns die Möglichkeit geboten wurde, zu einem entscheidenden Schlag gegen das verhasste Sweating-System auszuholen und normale Arbeitsbedingungen einzuführen. Dazu gehörte vor allem ein normaler Arbeitstag, Beseitigung der Überstunden und eine Aufbesserung der Löhne. Doch die wichtigste Forderung war, dass die winzigen kleinen Arbeitsstellen im Ganzen beseitigt und in den übrigen Werkstätten nur Mitglieder der Gewerkschaft beschäftigt werden sollten. Solange dieses Ziel nicht erreicht werden konnte, waren in einer derart zersplitterten und auf zahllose kleine Betriebe verteidigten Industrien alle anderen Errungenschaften hinfällig, da sie später wieder leicht umgangen werden konnten, solange die Gewerkschaft nicht die Möglichkeit hatte, die Werkstätten vollständig zu kontrollieren. Arbeiter und Unternehmer wussten daher sehr gut, was gerade diese Forderung für sie bedeutet hatte und waren nicht gewillt, sich auf halbe Zugeständnisse einzulassen. Also beschreibt so ein bisschen die Stimmung und halt auch seine Aktivitäten und halt auch dieses mit der Kontrolle Gewerkschaft ist schon relativ wichtig, was halt auch für den Syndikalismus nochmal später eine Rolle spielt. Wie gesagt, dieser Streik konnte gewonnen werden und halt dadurch wurde halt diese einige Bedingungen, halt diesen Sweating-System verbessert. Also das war dann so 1908 oder so um den Dreh oder vielleicht ein bisschen später sogar, 1910 oder so und genau, das waren halt seine Aktivitäten. Er hat halt während der ganzen Zeit halt auch immer Vorträge gehalten. Gerade nach diesem großen jüdischen Streik wurde halt quasi relativ angehimmelt in der jüdischen Viertel und musste halt auch erstmal Abstand gewinnen und ist dann mit seinem Sohn auf eine Vortragsreise erstmal in die USA gefahren. Also halt auch ein bisschen wieder Abstand zu kriegen, ein bisschen runterzukommen. Und also er war, glaube ich, auch zwischendurch in Australien Vorträge gehalten. Also ist halt viel rumgereist und die Vorträge waren halt nicht nur also Gewerkschaft oder Sozialismus, sondern er hat halt auch immer viel Wert darauf gelegt, halt gerade auch den jüdischen Arbeitern also so Literatur, Kultur und sowas beizubringen. Also er hat dann halt auch irgendwie über große Dichter Vorträge gehalten und das merkt man halt in diesem Werk halt auch, was quasi so eine Kulturgeschichte ist, wo halt irgendwie die Romantik behandelt und alles Mögliche oder die Architektur, was halt sich halt auch, wie sich die Kultur in der Architektur darstellt. Und dann geht halt wirklich durch die Jahrhunderte durch. Ja. Mit dem Ersten Weltkrieg wurde er dann quasi als feindlicher Ausländer inhaftiert, was irgendwie quasi schon absurd ist. Irgendwie als Anarchist hat er immer gegen den deutschen Kaiser auch halt gekämpft oder agitiert und dann wurde halt quasi Anfang des für, oder Ende 1914 war es, wurde er quasi verhaftet als feindlicher Anhänger. Dazu auch nochmal ein kurzes Zitat. Also es halt irgendwie, es war halt üblich damals, also es war halt auch in Deutschland, da wurden halt irgendwie feindliche Ausländer quasi interniert und es gab es halt in allen großen Kriegsmächten. Also es hat jetzt ein kurzes Zitat, wie er dies schildert, aus der Vorwort zur ersten italienischen Ausgabe von Nationalismus und Kultur. Ich wurde zuerst ins Olympia gebracht, diesen schrecklichen Ort, den damals als Sammelstelle für all die auf andere Lager zu verteilenden Gefangenen diente. Mir wurde sofort klar, dass schöpferische Arbeit in einem solchen Irrenhaus völlig außer Frage stand. Obwohl ich hoffte, dass ein anderes Lager günstigere Umstände bieten würde, würde auch das, was ich dort würde tun können, sehr beschränkt sein. Die Atmosphäre eines Internierungslagers als solches ist jeder intellektuellen Aktivität feindlich. Der jede normale Toleranzschwelle überschneidende, enge physische Kontakt mit Tausenden von gegen ihren Willen zusammengefechteten Menschen und die Tatsache, dass es keinerlei Privatsphäre gab, schlossen jede Möglichkeit einer konzentrierten geistigen Arbeit aus. Natürlich gaben mir diese ermüdenden Jahre meiner Gefangenschaft die Gelegenheit zu einer Menge sinnvoller Arbeit, die in der Situation bedeutend wichtiger war, als ein Buch zu schreiben. Tag ein, Tag aus war es unerlässlich, sich um die elementaren Dinge des Überlebens zu kümmern. Es gab den endlosen Kampf für die Rechte der Zivilisten gegen die Dummheit, Routine und Herrschaft der seelenlosen, uniformierten Zuchtmeister, für die wir nichts anderes als Nummern waren, die ohne jede menschliche Rücksicht behandelt werden konnten. Während ich dank der Mithilfe meiner Leidensgenossen diesen unentwegten Kampf für unser aller Wohl zu fühlen und in der Lage war, hatte ich auch selbst eigene Sorgen, die ich vor den anderen verbarg. 18 Monate nach meiner Internierung wurde auch Millie, viele Jahre meine tapfere und loyale Gefährtin, ins Frauengefängnis von Aylesbury gesteckt, 40 Kilometer von London entfernt. Und mein ältester Sohn Philipp landete im schlimmsten Lager Englands, in einer wahren Hölle. Damit war unsere ganze Familie hinter Schloss und Riegel, mit einer Ausnahme, unseres jüngsten Sohnes Fermin, der zu der Zeit noch ein Kind war. Also Fermin ist irgendwie später auch nochmal ein berühmter Maler geworden und hat auch... Also darüber hinaus auch irgendwie ein bisschen Wirkung entfaltet und man sieht also, seine ganze Familie ist halt in diesen Internierungslagern eingestellt. Sollte halt dauern bis ins Frühjahr 1918, wo es dann halt so einen Austausch zwischen Deutschland und England halt über so zivile Kriegsgefangene gab und dann wurde halt quasi nach Holland deportiert, durfte aber dann quasi nicht weiter nach Deutschland reisen, weil die deutschen Behörden ihn halt bis zum Ende der November oder halt bis zur Novemberrevolution quasi die Einreise nach Deutschland verwehrt haben, weil ja klar, so einen anarchistischen Störenfried wollen wir halt irgendwie, ist auch nicht gerade gut für die Kriegsmoral. In Deutschland baute er dann die FAUD mit auf, also die Freie Arbeiterunion Deutschland, also quasi so eine syndikalistische Organisation wäre, zu der ich nachher noch etwas sagen kann. Wobei er dann schon 1920 wegen fortgesetzter Streikhetze kurzzeitig in Schutzhaft kam. Er gründete dann Ende 1922 die Internationale Arbeiterassoziation weiter, zu der will ich halt später auch noch etwas sagen. Deren erster Sekretär Rocker auch war, neben Augustin Sochi und Alexander Shapiro. Dazu werde ich auch, wie gesagt, später noch was sagen. Nach Machtübernahme der Nationalsozialisten, über die sich Rocker im Gegensatz zu anderen halt keinerlei Illusionen machte, floh er in die Schweiz, dann in Frankreich, England und schließlich landete er in den USA, wo er bis zu seinem Lebensende am 13. September 1958 im Bundesstaat New York verblieb. Vom amerikanischen Exil unterstützte er nach dem Krieg halt noch die Föderation Freiheitlicher Sozialisten, eine kulturelle Organisation, welche halt aus ehemaligen FAUD-Mitgliedern bestand oder halt von denen gegründet wurden, aber keine gewerkschaftlichen Anspruch mehr hatten. Also die wollten ja nicht wieder eine Gewerkschaft aufbauen. Rocker wird entsprechend auch teilweise einen Revisionismus unterstellt, welcher auch nicht ganz von der Hand zu wagen ist oder zu weisen ist. Und sich halt auch schon in seinen früheren Schriften, also halt gerade in Nationalismus und Kultur, auch abzeichnet. Dieses Buch wurde halt auch noch 1933, kurz vor vor Übernahme der, also halt der Machtübernahme der Nazis halt fertiggestellt. Und da ist halt auch nochmal ein Zitat. Kannst du nochmal sagen, worin der Revisionismus jetzt? Dass er halt quasi keine, also halt nicht mehr angestrebt war, eine Gewerkschaft aufzubauen. Halt. Also werde ich nachher noch zukommen, halt der Syndikalismus ist halt, setzt halt auf Gewerkschaft und Taktik und dieser Föderation Freiheitlicher Sozialisten war halt eher so eine kulturell-politische Organisation und hat halt nicht mehr diesen ökonomischen Fokus. Das wurde halt von einigen Seiten halt dann quasi als Revisionismus bezeichnet. Also halt sind jetzt halt 33 mit Nachtübernahme der Nazis, da unter den damaligen Umständen an einen entschlossenen Widerstand der Arbeiterschaft nicht mehr zu denken war, musste ich nun an meine eigene Sicherheit bedacht sein, da eine Verhaftung jeden Augenblick erfolgen konnte. Glücklicherweise waren Millie und ich noch im Besitz eines gemeinschaftlichen Auslandspasses, der noch für 2 Jahre gültig war, sodass wir wenigstens keine Schwierigkeiten beim Überschreiten der Grenze zu befürchten hatten. Während Millie das Haus verließ, packte ich hastig das Manuskript meines Buches Nationalismus und Kultur zusammen, das ich einige Tage vorher beendet hatte. Doch Millie kam bereits nach einigen Minuten zurück. Kaum auf der Straße traf sie einen befreundeten Straßenhändler, der ihr zuraunte, dass Erich mühsam vor einigen Stunden verhaftet und von 4 Geheimpolizisten nach einem unbekannten Ort abgeführt wurde. Mühsam wohnte in nächster Nähe von uns. Ich hatte ihn vor einigen Tagen das letzte Mal gesehen und eine lange Unterredung mit ihm gehabt. Es war eine furchtbare Zeit, in der kein bekannter Revolutionär mehr seines Lebens sicher war. Jede Nacht wurden in Berlin Menschen von braunen Mördertrupps in den Straßen ermordet. Und da Erich seit Jahr und Tag von der Reaktion mit besonderem Hass verfolgt wurde, hatte ich ihn dringend geraten, wenigstens vorläufig ins Ausland zu fahren, da ich das Schlimmste für ihn befürchtete. Seit Hitler Reichskanzler war, hatte Erich fast jeden Tag anonyme Briefe und Telefonanrufe erhalten, in denen sein baldiger Tod angedroht wurde. Noch wenige Monate vor seiner Verhaftung hatte ihn Goebbels in einer Zeitung der Angriff für den sogenannten Geiselmord in München während der letzten Tage der Republik verantwortlich gemacht, obgleich Erich damals schon seit zwei Wochen verhaftet war. Goebbels wusste dies ganz genau. Erich hatte in der Tat alles gegen sich. Er war Jude von Geburt, bekannter Anarchist und hatte zusammen mit Landauer an den revolutionären Geschehnissen in München einen hervorragenden Anteil genommen. Dazu war er ein satirischer Dichter und Schriftsteller, der die Feinde der Freiheit nie schonte und ihnen mit seinen Hohn oft tiefe Wunden schlug, als die heftigsten Angriffe in der revolutionären Presse. Erich war sich der Gefahr wohl bewusst, in der er schwebte. Er sagte mir wiederholt, dass wir seine tapfere Frau nicht vergessen sollten, falls ihm etwas zustößte. Er sträubte sich lange gegen meinen Vorschlag und erst als ihm Wilhelm Werner denselben Rat erteilte, entschloss er sich zur Abreise. Ich wollte, dass er noch am selben Tag abreisen sollte, doch er sagte mir, dass er noch einige dringende Angelegenheiten zu erledigen hatte, versprach mir hoch und heilig, die Reise am nächsten Tag anzutreten. Das war 2 Tage vor dem Reichstagsbrand. Erst viel später, als ich schon in der Schweiz war, teilte mir Zensel mühsam mit, dass er bereits einige Fahrkarten nach Prag in der Tasche hatte, aber unvorsichtigerweise die Abreise noch um einen Tag verschoben hatte. Dieser eine Tag wurde ihm zum Verhängnis und bestimmte sein Schicksal. Als wir zum Gehen fertig waren, blickte ich hinaus auf die Straße. Wir wohnten am Ende der Stadt, in einer der neuen Siedlungen der Vorstadt Britz, eine Gegend, die ausgenommen an Sonn- und Feiertagen wenig belebt war. Die Rideauer Allee war fast menschenleer und vom Fenster aus war nichts Verdächtiges zu bemerken. Gepäck konnten wir nicht mitnehmen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Millie packte einige Kleinigkeiten in ihre kleine Handtasche und ich nahm mein Manuskript unter den Arm. Dann verschlossen wir die Wohnung und verließen das Haus. Denn wie gesagt, also ich habe den Teil auch nochmal vorgelesen, weil wir gerade die Münchner Räterepublik und Erich Mühlsam gestern eingegangen ist und hat hier nochmal genau sein Schicksal geschildert wurde. Und dann halt auch die Unterschiedlichkeit, Mühlsam hat es halt irgendwie nicht ernst genommen, während Rocker sich halt irgendwie keine Illusionen gemacht hat und dann halt wirklich schnell das Land verlassen hat. Und dann, wie gesagt, auch noch, wie er das Manuskript wenige Tage vorher fertigstellen konnte, es unter den Arm geschnappt hatte und damit dann quasi ins Exil gegangen ist. Das Buch erschien dann das erste Mal dreibändig 1936-37 in Spanisch. Dann wurde es halt 37 auch in England übersetzt, 39 ins Holländische und in Deutsch erschien es das erste Mal 1949 unter dem Titel Die Entscheidung des Abendlandes. Und man muss halt vielleicht, wenn man auch mal hier hinten drauf guckt, also halt hier Bernhard Russell schreibt zu dem Buch, Rudolf Rockers Buch Nationalismus und Kultur ist ein wichtiger Beitrag zur politischen Philosophie. Ich hoffe, es wird in den Ländern, in denen es vorangenommen Denken noch nicht illegal ist, viele Leser finden. Oder halt auch von Thomas Mann. Es freut mich aufrichtig, dieses bedeutende, tief fundierte und geistig reiche Buch zu besitzen. Und ich möchte wünschen, dass in viele Hände über die Welt hin gelangt. Oder Albert Einstein. Ich finde das Buch außerordentlich originell und aufklärend. Es werden in denselben viele Tatsachen und Zusammenhänge neuerweise da überzeugend beleuchtet. Wobei Einstein auch ein bisschen kritisiert, dass halt diese negative Sicht, die Rocke auf den Staat hat, die teilt halt Einstein nicht. Das ist nochmal zu verdeutlichen, dass es halt irgendwie nicht eine unbedeutende anarchistische Größe war, sondern halt bis weit halt ins bürgerliche Milieu halt irgendwie Wirkung entfalten hat. Bevor wir dann halt auch mal uns einen Ausschnitt aus dem Buch zuwenden, würde ich halt fragen, ob es noch irgendwelche Nachfragen zu der Biografie gibt oder irgendwelche Ergänzungen. Wie kommt das, dass er sozusagen ausgerechnet, also dass er so eng in Kontakt war mit der jüdischen Arbeiterbewegung? Also so genau entschlüsseln kann ich auch nicht. Halt, wie gesagt, er hat halt in Paris hat halt einige kennengelernt. Also da schon Kontakt gehabt und als er dann nach London gekommen ist, halt die anarchistische deutschsprachige Szene war halt so versplittert, da war halt einfach nichts mit denen möglich und glaube ich, deswegen hat er sich diesen jüdischen Flügel der Arbeiterbewegung zugewendet, auch weil halt da diese Bedingungen, dieses Wettsystem, also die haben halt wirklich im größten Elend geblieben, waren halt viele osteuropäische Einwanderer. Ich glaube, das war halt auch so ein Punkt und dann ist wahrscheinlich eher so, dass in diese Redaktion von der Zeitung übertragen wurde, vom Arbeiterfreund von einer jiddischsprachigen Zeitung und ich glaube, das ist dann auch quasi so ein Selbstläufer gewesen und ist einmal so drin gesteckt und halt auch irgendwie diese Bedeutung dieser Kämpfe und alles war, glaube ich, dann das Entscheidende oder hat sich halt einfach so aus den Zuständen entgeben, weil halt er quasi, er war ja auch Buchbinder und musste halt auch irgendwie gucken, wie er über die Runden kommt und da hat sich, glaube ich, das eine und das andere so zusammen ergeben. Das wäre halt meine Vermutung, ohne es halt irgendwie auszuführen. Das ist halt auch ein bisschen. Also er schreibt zwar seine Memoiren, aber er schreibt quasi, ist halt viel immer so rückblickend. Also halt zu diesem Arbeiterfreund schreibt er auch irgendwie wie die 20-jährige Geschichte des Arbeiterfreundes, womit er gar nichts zu tun hat. Also es führt ja alles auf oder halt auch, also hat er halt quasi auch zu jedem Denker, den er trifft, macht er dann immer so Rückblicke, wo kommt er eigentlich her und ist halt, also nicht so, wie man sich eine Biografie vorstellt oder weiß nicht, wenn man bei Emma Goldman liest, trifft es halt irgendwie, da geht es halt so chronologisch, ich habe den getroffen, dann habe ich den getroffen, dann habe ich den getroffen. Das war auch ein bisschen anstrengend. Aber und er macht halt irgendwie so Ausführungen, dass man halt auch ganz viel über die sozialistische Bewegung jeweils zu der Zeit oder halt bestimmte Personen die ganzen Hintergründe immer noch also erfährt. Er hat halt nachher später auch Machno getroffen halt in Berlin in der 20er Jahre und da schreibt er halt dann auch erstmal ein bisschen irgendwie 3-4 Seiten über die Machno-Bewegung. Oder halt quasi nur da irgendwie Machno mal getroffen hat auf der Durchreise. Dann ist mir auch aufgefallen, wir hatten den Johann Most-Vortrag gemacht und da hatten wir auch die, also da so Johann Most hat ja Rudolf Rocker die Biografie auch geschrieben, das ist halt auch so ähnlich so. Also es ist halt irgendwie, es ist überhaupt gar keine strenge Autobiografie, sondern es ist halt ist die Beleuchtung von der Zeit auch und so. Und was halt irgendwie sozusagen rechts und links passiert ist, wird halt alles auch so voll mit reingenommen. Ja, und das macht er dann halt quasi auch hier. Okay, bis 58, also 58 ist halt gestorben in, ich weiß nicht, wie diese Stadt heißt, aber halt im Bundesstaat New York. Also meistens steht einfach immer nur, dass er in New York gestorben ist, aber halt denkt man an die Stadt New York, aber irgendwie das, dieser Bundesstaat liegt ja irgendwie am anderen Ende der USA. Also darüber habe ich halt nicht so wirklich Info oder keine Ahnung, was er da gemacht hat. Also er wurde halt irgendwie nach Holland deportiert, muss dann halt ein halbes Jahr da irgendwie gewesen sein. Wahrscheinlich auch in irgendeinem Lager, nehme ich halt an, weil halt, wie gesagt, er war halt wirklich deportiert als Gefangenenaustausch. Ich glaube nicht, dass sie den dann einfach frei rumgelaufen lassen haben, sondern halt würde ich, also ich vermute, dass er dann halt wirklich inhaftiert war und halt auch in einem Lager. Und vielleicht auch noch eine interessante Anekdote, als er halt 1891 halt aus diesen, von diesem sozialistischen Prozess in Brüssel halt auch quasi zurückfährt, wird er auch erstmal verhaftet in Brüssel halt irgendwie eingesackt und da wird er quasi auch an die deutschen Behörden ausgeliefert, aber die haben halt quasi nichts gegen ihn vorlegen und lassen ihn deswegen laufen und haben ihn halt anscheinend nicht durchsucht, weil hätten sie irgendwie Bakunins Buch bei ihm gefunden, dann hätte er irgendwie wahrscheinlich nicht irgendwie auf freien Fuß gesetzt. Also hat er schon immer mal so Verhaftungserfahrung und halt auch sehr witzig finde ich dieses, wurde er 1920 wegen fortgesetzter Streikhetze, das ist auch irgendwie, was sich schon gut in Führungszeiten ist. Und wisst ihr, wie es denn im Bundesstaat New York gestorben ist? Also wahrscheinlich dementsprechend nicht in der Stadt, sondern in der Bundesstadt, also wahrscheinlich in einem provinzielleren Gebiet. War der da irgendwas involviert oder gab es da irgendwo so Gruppen? Ja, also er hat halt irgendwie diese deutsche Föderation Freiheitlicher Sozialisten halt irgendwie aus dem Exil unterstützt. Aber er, also weiß nicht, über seine letzten Lebensjahre weiß man halt relativ wenig. Es hat also die Biografie endet, glaube ich, dann auch. Also ich glaube, die geht auch nicht bis zu seinem Tod. Also klar muss er ja irgendwann vorher geschrieben haben, das macht halt Sinn. Aber ja, also gucken, also hier ist halt die letzten Kapitel halt irgendwie Abschied von Deutschland, der Spanische Bürgerkrieg und Schluss. Und halt, ja, mal gucken, ob hier noch irgendwie ein Datum steht. Also interessant ist auch, dass es halt beim Suhrkamp Verlag erschienen, was man irgendwie heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr vermuten würde. Vielleicht auch nochmal. Gucken. Ja, ist das Nachwort. Ne, steht unterm Schluss kein Datum. Also wahrscheinlich wird es dann halt während des Zweiten Weltkriegs geschrieben sein. Warum war es Kapital- und Arbeitsaufwärts? Okay. Genau, gerade aus den 70er Jahren findet man ja einige Schätze da. Jetzt will ich dann halt quasi zum Inhalt des Nationalismus und Kultur. Ich habe da halt irgendwie mal zwei Seiten, die kann ich jetzt wieder mit verteilten Rollen lesen. Ich würde dann halt so absatzweise durchgehen. Das ist eine oder zwei? Und dieses Nationalismus und Kultur, das ist dein Studium? Genau, das ist sein Hauptwerk. Das ist halt das Manuskript, was er dann 33 halt nochmal also retten konnte. Wie gesagt, kurz vor Machtergreifung der Nazis halt fertig geschrieben. Und ich würde halt noch kurz allgemein die These, also wie der Titel schon sagt, halt Nationalismus und Kultur ist halt so eine Gegenüberstellung, er zählt das halt auch dualistisch auf, wobei er quasi auf der einen Seite halt den Nationalismus hat, den versteht er als politische Religion des modernen Staates, das ist halt auch wieder, da kommt halt das Religiöse rein und er führt dann halt auch quasi auf der einen Seite hat er dann halt irgendwie Nationalismus, Politik, Religion, wenn er auf der anderen Seite Kultur, Gesellschaft und so weiter hat. Und was halt in diesem Bakunin-Zitat schon kam, ist halt irgendwie diese Unterdrückung des Staates so religiöse Ursprünge hat. Das ist halt auch, also die These übernimmt Rocker, beschreibt das halt so, dass halt der Mensch, also halt der Urmensch oder halt der frühere Mensch, halt irgendwie mit äußeren Kräften, die er nicht verstehen konnte, hat sich davon eine Erklärung gesucht, irgendwelche äußeren Mächte und halt auch versucht, deren Verhalten zu beeinflussen, also mit Opfergaben und halt so religiösen Bräuchen, wenn man sich ja die Götter Gedi stimmen, also das hat da so ein Prinzip gehabt, diese außereinstehende Macht, die man irgendwie beeinflussen will, sich mit dieser gutstellen will, die hat sich da quasi verselbstständigt, wo er dann halt auch diese problematische These aufnimmt, das sind halt dann immer so Minderheiten, also dann halt irgendwie die Priester, also die Minderheit der Priester hat halt quasi diese Mächte benutzt, um eigene Interesse durchzusetzen und das hat sich dann, also das macht er halt hier auch in der Kulturgeschichte halt über das Römische Reich und so weiter und die Kirche hat sich dann quasi die Religion halt auch so in staatlichen Formen gegeben. Dadurch halt quasi diese Verschiebung von der Religion im politischen Bereich hin und dann halt mit dem Nationalismus, das da steht ja so quasi als säkularisierte Religion. Also ihr habt jetzt irgendwie diesen Nationalstaat oder halt, also erst schon mal den Staat, das ist irgendwie eine Macht außer mir, mit der ich mich nicht stellen muss, und dann später halt nochmal mehr mystifiziert mit dieser Nation und kritisiert daran halt, also erstmal in der Politik dieses Machtprinzip, dass da halt immer nach seiner Meinung halt um diese, in irgendwelche Minderheiten setzen da halt Interessen gegen halt eine Mehrheit durch. Was halt teilweise ein bisschen problematisch ist und dass dadurch halt auch starr wird, also halt auch gerade mit dieser Religion, dass wenn das dann halt so eine Buchstabengläubigkeit wird, das ersteckt halt irgendwie jeden schöpferischen Geist, so nennt er das halt immer, weil halt, da habe ich halt meine festes Glaubenssatz, dagegen darf ich nicht verstoßen und da habe ich halt auch meine festen staatlichen Strukturen, die sich nicht verändern, sondern da steckt immer so eine starke Form, so eine Reaktion drin. Und dem gegenüber stellt er dann quasi halt die Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, das steht ja zum Beispiel auch darunter, dass halt irgendwie die Wirtschaft durch diese ganzen kapitalistischen Mechanismen oder halt auch den Staat halt extrem eingeengt wird und sich nicht frei entfalten kann und ist halt auch so ein Argument für den Föderalismus oder für die, also genau, Föderalismus, dass halt die einzelnen Gruppen autonom sind, dass die halt quasi voll ihre Schöpferkraft entfalten können und nicht durch irgendwelche überkommenen alten Gebräuche oder Regeln halt in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Das halt entsprechend, also wird ja hier auch in den Text gleich nochmal kommen, versteht er halt auch Sozialismus als seine Kulturfrage. Muss ich halt auch immer diesen Hintergrund des Buches halten. Also halt irgendwie, da steckt die Erfahrung der gescheiterten bolschewistischen Revolution nach ihm. Also er benimmt da auf diese These der Rätokommunisten von, dass halt die russische Revolution so eine Jakobiner-Revolution war, also eine nachholende bürgerliche Revolution. Und die haben halt diese Diktatur von den Jakobinern übernommen. Er kritisiert das ganz stark und dann halt genau die sozialistische Revolution in Deutschland ist ja total gescheitert, weil halt auch die Sozialdemokraten hatten halt irgendwie dieses alte Denken, das Staatsdenken drin, die da halt so eine Linie und um halt, oder so Verarbeitung dieser Erfahrung halt auch, dass das dann im Nationalismus oder, also erstmal im Faschismus und dann Nationalsozialismus gemündet ist, da sieht er halt so quasi eine Linie, das ist halt ein so ein Denken. Und halt irgendwie, dagegen will er halt irgendwie das föderalistische System, dieses freiheitliche gegenstellen, wo er. Also deswegen vergreift das halt auch so eine Kulturfrage. Er sieht halt nicht nur so ökonomische Mechanismen, weil er halt auch ganz stark gegen den ganzen Vulgärmarxismus argumentiert, gegen diesen wirtschaftlichen Determinismus und so weiter. Und stellt das, sieht das halt oder beschreibt es als Kulturfrage. Man muss sich halt wirklich fragen, irgendwie die Verhältnisse oder halt die Ökonomie war quasi reif, aber ist ja heute quasi auch nochmal reif. Wir könnten anders produzieren, aber warum machen es die Leute nicht? Da steht das quasi als, genau wie gesagt, Kulturfrage. Und halt irgendwie zu kritisieren ist halt auch, also in dem Buch ja ähnlich oder halt auch im Nachwort oder so, halt, dass er die Shoah nicht reflektiert. Spielt bei ihm keine Rolle, er sieht halt irgendwie nationalistische Denken, ist halt klar, so totalitärer Staat, setzt es teilweise noch mit dem Stalin gleich, ist halt irgendwie alles ein bisschen problematisch und halt irgendwie die industrielle Vernichtung von Juden, die, also sieht er nicht als eigenen Punkt oder zumindest in dem Text nicht und ich kenne halt auch keine anderen Texte, also halt in den Nachwörtern oder so, also äußert er sich nicht zu und hat halt, genau. Für ihn war halt der Hauptfeind irgendwie der Staatskapitalismus dann halt in Russland. Also das Buch hat er ja 33. Genau, aber halt die Nachwörter sind halt später. Also halt, wie gesagt, das 49 das erste Mal in Deutschland erschienen und genau. Und ich würde jetzt einfach irgendwie das weiter auch irgendwie abwechseln, immer so absatzweise und dann vielleicht da nochmal irgendwie jeweils Punkte diskutieren, weil da kommt auch nochmal ganz viel raus. Also es ist halt aus dem Kapitel Sozialismus und Staat, das ist halt das 14. Kapitel von diesem Buch, aber da hat er halt nochmal eine schöne Zusammenfassung auch, was er selbst halt unter Sozialismus versteht und genau, dann so ein paar Punkte. Wer möchte den ersten Absatz vorlesen? Der Sozialismus konnte seine Rolle als Kulturideal der Zukunft nur behaupten, wenn er seine ganze Tätigkeit darauf einstellte, zusammen mit dem Monopol des Besitzes auch jede Form der Herrschaft des Menschen über den Menschen zu beseitigen. Nicht die Eroberung, sondern die Ausschaltung der Macht aus dem Leben der Gesellschaft muss das große Ziel bleiben, dem er zustrebte, das er niemals aufgeben durfte, wenn er sich nicht selber aufgeben wollte. Wer da glaubt, die Freiheit der Persönlichkeit durch die Gleichheit der Belange ersetzen zu können, hat das Wesen des Sozialismus überhaupt nicht erfasst. Für die Freiheit gibt es keinen Ersatz, kann es nie einen Ersatz geben. Die Gleichheit der wirtschaftlichen Bedingungen für alle und jeden ist nur eine notwendige Voraussetzung für die Freiheit des Menschen, aber nie ein Ersatz für diese. Wer sich gegen die Freiheit vergeht, vergeht sich gegen den Geist des Sozialismus. Sozialismus heißt solidarisches Zusammenwirken der Menschen aufgrund eines gemeinsamen Ziels und derselben Rechte für jedermann. Solidarität aber beruht nur auf freier Entscheidung und kann nicht erzwungen werden, wenn sie nicht in Tyrannei umschlagen soll. Genau, es wird auch nochmal dieses Nationalismus oder Staat sieht halt auch immer so als Kollektivgebilde, wo die Leute halt quasi reingezwungen sind. Und gerade irgendwie so, da wird quasi von oben soll halt so eine Solidarität oder halt so ein Gemeinschaftsgefühl quasi erzeugt werden, was halt gar nicht möglich ist. Weil es halt irgendwie, es muss auch mal auf reiner Entscheidung beruhen. Und er macht halt auch nochmal deutlich, dass halt diese Nation erst die Menschen trennt. Also er geht halt auch irgendwie so von dem Urchristentum aus, was wir ja gestern auch schon mal kurz angeschnitten hatten, dass halt irgendwie das noch so eine geeinte Menschheit, da gibt es halt, klar, gibt es halt verschiedene Völker, Kulturen, die aber im stetigen Austausch sind und erst durch diese Nationalität, dass da halt eine Gruppe zu eng zusammengefasst wird und im Gegensatz zu einer anderen gestellt wird, dass das halt irgendwie das wirklich Trennende ist. Jede wahrhaft sozialistische Tätigkeit muss daher im Kleinsten und im Großen von dem Gedanken getragen sein, dem Monopolismus auf allen Gebieten und besonders auf dem der Wirtschaft entgegenzuwirken und die Summe der persönlichen Freiheit im Rahmen des gesellschaftlichen Verbandes mit allen zu Gebote stehenden Kräften zu erweitern und zu sichern. Jede praktische Betätigung, die zu anderen Ergebnissen führt, ist abwegig und für wirkliche Sozialisten untragbar. Danach ist auch das leere Geschwätz von der Diktatur des Proletariats als Übergangsstadium vom Kapitalismus zum Sozialismus zu bewerten. Solche Übergänge kennt die Geschichte überhaupt nicht. Es gibt lediglich primitivere und kompliziertere Formen in den verschiedenen Entwicklungsphasen des gesellschaftlichen Geschehens. Jede neue Gesellschaftsordnung ist in ihren ursprünglichen Ausdrucksformen naturgemäß unvollendet. Nichtsdestoweniger aber müssen alle weiteren Entwicklungsmöglichkeiten ihrer zukünftigen Gestaltung in jeder ihrer neu geschaffenen Einrichtungen vorhanden sein, wie in einem Embryo bereits das ganze Geschöpf vorhanden ist. Jeder Versuch einer neuen Ordnung der Dinge, wesentliche Bestandteile des alten, in sich selbst überlebten Systems einzuverleiben, hat bisher stets zu denselben negativen Ergebnissen geführt. Entweder wurden solche Versuche durch die jugendliche Kraft der gesellschaftlichen Neugestaltung bald im Anfang durchkreuzt, oder aber die zarten Keime und hoffnungsvollsten Ansätze des Neuen wurden von den übernommenen Formen des Gewesenen so stark eingeengt und in ihrer natürlichen Entfaltung behindert, dass sie allmählich wieder verkümmerten und ihre innere Lebensfähigkeit langsam absterben musste. Ja, also dieses mit dem Embryo, dass sich halt etwas in dem Bestehenden entfaltet, ist halt auch so eine syndikalistische Idee, dass halt quasi, da gilt halt das Syndikat, das ist quasi schon vorweggereist oder Keimzelle der künftigen Gesellschaft, wie nachher in einem zweiten Text nochmal herkommt. Und halt am Ende ist ja auch so, dass das Alte das Neue eindrängt, deswegen ist halt auch so ein Argument für den Föderalismus, dass sich das Neue wirklich entfalten kann, muss halt quasi diese Gruppen halt die Autonomie haben, auch neue Sachen versuchen zu können. Und halt irgendwie im großen Staat ist halt alles zusammengefällt, irgendwie alle gleichen Gesetze und genau da kann halt diese Schöpferkraft sich nicht entfalten. Wenn ein Lenin, ähnlich wie Mussolini, sich zu dem Ausspruch verstieg, dass die Freiheit ein bürgerliches Vorurteil sei, so beweist das nur, dass sein Geist sich überhaupt nicht zum Sozialismus aufzuschwingen vermochte, sondern in dem alten Vorstellungskreise des Jakobinertums stecken geblieben war. Es ist überhaupt ein Unding, von einem freiheitlichen und einem autoritären Sozialismus zu sprechen. Der Sozialismus wird frei sein oder er wird nicht sein. Stopp, kurz, also halt hier diese These von Jakobinertum, die hat quasi auch bei den Redekommunisten kommen. Und gerade dieses der Sozialismus wird frei sein oder er wird nicht sein, das ist quasi das berühmte Rocket-Zitat. Die beiden großen politischen Ideenströmungen des Liberalismus und der Demokratie hatten auf die innere Entwicklung der sozialistischen Bewegung einen starken Einfluss. Die Demokratie mit ihren staatsbejahenden Grundsätzen und ihren Bestreben, das Einzelwesen den Geboten eines eingebildeten Gemeinwillens zu unterwerfen, musste sich in einer Bewegung wie dem Sozialismus umso verhängnisvoller auswirken, als sie dieser den Gedanken einblies, dem Staate zu den Gebieten, die er bereits beherrschte, auch noch das ungeheure Gebiet der Wirtschaft auszuliefern und ihm dadurch eine Macht zu verleihen, die er nie vorher besessen hatte. Heute zeigt es sich immer deutlicher. Die Erfahrungen in Russland haben es bestätigt, dass solche Bestrebungen nie und nimmer im Sozialismus ausmünden können, sondern unwiderruflich zu seinem grotesken Zerrbild, dem Staatskapitalismus, führen müssen. Gucken zu dieser Überstellung von Liberalismus und Demokratie, also Liberalismus, da sieht halt irgendwie der Einzelne wird geschätzt, die Freiheit oder halt die Freiheit des Einzelnen, während halt Demokratie sieht er halt auch so als abstraktes Kollektivdings, was Leute halt einengt und dieses mit dem Gemeinwillen verweist ja genau auf Rousseau mit seinem Volonté General und der hat halt so eine ähnliche Entwicklung, also das ist halt so eine abstrakte Vorstellung, die alle diesen, müssen diesen allgemeinen Willen unterworfen sind und das halt schließt relativ nah an Karl Schmidts Rousseau-Interpretation an, dass halt quasi darin schon so eine faschistische Idee anliegt. Das hat man ja auch, da hat man dann die nationale Gemeinschaft oder halt nachher später die Volksgemeinschaft, die quasi der allgemeine Wille drückt sich halt im Führer aus, so wird es ja im Dritten Reich quasi gestellt und so eine ähnliche Linie oder kritisiert, das ist halt seine Kritik am diese Demokratieentwicklung, die von Rousseau herkommt, wo halt quasi immer in diese Diktatur ist. Wir hatten gestern auch dieses eine Zitat, wenn halt irgendwie Leute durch Liebe, oder halt aus Liebe zu etwas gezwungen ist, ist halt die größte Tyrannei. Das ist halt quasi auch etwas, die halt hier kommt. Also die Jakobiner wollten halt nur das Beste und haben halt die größten terroristischen Mittel genommen, um die Menschen quasi zu ihrem Besten zu zwingen. Das hatten wir, oder das sieht er ja halt auch quasi hier in Russland, diese Entwicklung. Die wollen eigentlich das Gute, aber wollen die Leute zu den Guten zwingen und das funktioniert halt nicht. Von der anderen Seite führte der vom Liberalismus befruchtete Sozialismus folgerichtig zu den Ideengängen von Godwin, Proudhon, Bakunin und ihren Nachfolgern. Der Gedanke, das Betätigungsfeld des Staates auf ein Minimum zu begrenzen, trug schon den Keim eines noch weitgehenderen Gedankens in sich. Den Staat im Ganzen zu überwinden und den Willen zur Macht aus der menschlichen Gesellschaft auszuschalten. Wenn der demokratische Sozialismus unendlich viel dazu beigetragen hat, den schwindenden Glauben in den Staat wieder neu zu festigen und in seiner weiteren Entwicklung theoretisch beim Staatskapitalismus landen musste, so führte der von der liberalen Ideenwelt inspirierte Sozialismus in gerader Linie zur Idee der Anarchie, das heißt zu einer Vorstellung eines gesellschaftlichen Zustandes, wo der Mensch nicht länger der Vormundschaft einer höheren Macht unterworfen ist und alle Beziehungen zwischen sich und seinesgleichen durch gegenseitiges Übereinkommen selber regelt. Er wird auch nochmal, also das vielleicht von den sozialistischen Denker relativ unüblich, dass halt Liberalismus so positiv setzt und sich in eine Richtung gesetzt ist, halt nur. Der ist halt quasi beschränkt, weil er halt, das sagt er gleich nochmal, dass er halt beschränkt, weil er halt das Wirtschaftliche nicht mit ins Blickfeld genommen hat. Der Liberalismus selbst konnte diese höchste Phase einer bestimmten Ideenentwicklung deshalb nicht erreichen, weil er die wirtschaftliche Seite der Frage zu wenig ins Auge gefasst hatte, wie bereits an einer anderen Stelle ausgeführt wurde. Nur auf der Basis der genossenschaftlichen Arbeit und der Gemeinsamkeit aller gesellschaftlichen Belange ist wahre Freiheit möglich, denn es gibt keine Freiheit des Einzelwesens ohne Gerechtigkeit für alle. Auch die persönliche Freiheit wurzelt im sozialen Bewusstsein des Menschen und erhält erst dadurch diesen ihren eigentlichen Sinn. Die Idee der Anarchie ist die Synthese von Liberalismus und Sozialismus. Befreiung der Wirtschaft von allen Fesseln der Politik, Befreiung der Kultur von allen machtpolitischen Einflüssen, Befreiung des Menschen durch die solidarische Verbundenheit mit seinesgleichen oder, wie Proudhon sagte, vom sozialen Gesichtspunkt gesehen sind Freiheit und Solidarität verschiedene Ausdrücke für denselben Begriff. Indem die Freiheit eines jeden in der Freiheit der anderen nicht mehr eine Schranke, wie die Erklärung der Menschenrechte von 1793 sagt, sondern eine Stütze findet, ist der freiste Mensch derjenige, der die meisten Beziehungen zu seinen Mitmenschen hat. Ich finde, also das Zitat habe ich auch nochmal reingenommen, weil das würde ich halt aus meiner organisierten anarchistischen Perspektive sagen, das ist halt irgendwie der anarchistische Kerngedanke, dass halt nicht meine Freiheit bei der Freiheit des anderen endet, sondern halt auf die Freiheit des anderen baut. Das ist halt auch so ein Gedanke, den man halt von Bakunin findet, womit man vielleicht den richtigen Anarchismus von dem Individualanarchismus abgrenzen könnte. Ich finde, halt, hier hat man halt die verschiedenen seine theoretischen Grundsätze nochmal so schön zusammengefasst und halt auch, was er unter Anarchismus versteht. Oder auch dieses Interessante halt mit dem Liberalismus, das da ist, in eine Strömung Liberalismus plus Sozialismus ist halt Anarchismus. Und halt irgendwie auch nochmal schön gegen Lenin wettert, dass halt diese bürgerliche Freiheit nur ein Vorurteil ist, irgendwie der größte Quatsch, den man überhaupt schreiben kann. Und hat auch noch einige so Stellen drin, wo er halt immer so eine Sache zitiert und dann halt irgendwie sagt, ja, das ist irgendwie totaler Quatsch, wie kann man auf so eine Ideen kommen? Zumindest wenn man halt so einen freiheitlichen Anspruch hat. Jetzt werden wir mal konkret. Jetzt kommen wir zum Syndikalismus in Deutschland. Also dieser geht zurück auf die sogenannten Sozialistengesetze. Also halt 1878 erließ halt Bismarck ein Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, welches in 30 Paragraphen halt eine überregionale Organisation der Sozialisten unmöglich gemacht hat, womit aber halt wesentlich auf die Gewerkschaftsbewegung gezielt wurden, weil halt sozialdemokratische Politiker konnten halt immer noch gewählt werden, also durften noch zu Wahlen weiter antreten, durften im Reichstag halt auch eine eigene Fraktion gründen, sondern und halt, also die wurden quasi relativ wenig eingeschränkt. Das Wachstum der sozialistischen Bewegung oder der Arbeiterbewegung in Deutschland konnte damit aber nicht gestoppt werden, weil sich halt eine Vielzahl von lokalen Organisationen, halt Bildungsvereine, Kulturvereine halt, aber auch Gewerkschafts-, also kleine lokale Gewerkschaften gegründet haben, um einfach halt dieses Gesetz halt auch so ein bisschen zu umgehen. Da wurden halt auch, klar, wurden immer wieder welche verboten, aber halt haben sich halt trotzdem, also halt dieses Wachstum oder der Bewegung konnte nicht eingeschränkt werden. Also 1990 wurden dann halt diese Sozialistengesetze halt aufgehoben, auch nach irgendwie heftigen Streiks im Ruhrgebiet, wo halt wirklich irgendwie 100.000 Bergarbeiter im Streik waren. Nicht für diese Gesetze, sondern halt also für bessere Arbeitsbedingungen. Das war in dem Sinne erstaunlich, dass halt gerade das Ruhrgebiet galt halt irgendwie, haben halt die Arbeiterinnenbewegung eh keine Macht. Also da waren halt irgendwie keine gewerkschaftlichen oder halt auch von der Sozialdemokratie keine Strukturen da, sondern es war halt eher, heute würde man sagen, eher so wilde Streiks oder halt irgendwie ohne Organisation dahinter. Deswegen hat halt auch mit dazu gewirkt, dass halt die Sozialistengesetze halt aufgehoben haben, weil sie halt gesehen haben, erstens irgendwie die Bewegung wird trotzdem größer und zweitens irgendwie, da brechen sogar Streiks aus, wo es nicht mehr Sozialdemokratie in dem Sinne gibt. Genau, also 1890 wurden die dann halt aufgehoben, damit begann halt die SPD halt quasi wieder sich neu zu organisieren und halt auch wieder Gewerkschaften. Also, halt auch wieder so eine zentralistische Gewerkschaft halt aufzubauen. Und die Idee da hinten war ja auch bei der Sozialdemokratie oder halt allgemein, wir brauchen halt eine geschlossene, einheitliche Arbeiterbewegung, um halt irgendwie Macht zu entfalten. Einige lokale Gewerkschaften, also die sich an den verschiedenen Orten gegründet hatten, widersetzten sich dieser Argumentation oder halt diesen Bestrebungen und hielten halt an ihrer Autonomie fest. Diese Minderheit wurde dann im Folgenden als Lokalisten bezeichnet. Auf dem Gewerkschaftskongress 1892 in Halberstadt votierten sie, also diese Lokalisten, gegen die Schaffung einer Generalkommission und verließen halt diesen Kongress. Von der Mehrheit wurde halt diese Generalkommission halt quasi eingesetzt, wobei halt da noch interessant ist, also 1892, da war halt noch, das wurde halt kein zentraler Streikfonds oder keine zentrale Pötte geschaffen, sondern die blieben halt weiter noch bei den lokalen Gewerkschaften und also das kam halt dann erst später in der Bewegung. Also aber in diesen 1892er in den Halberstädter Kongress, damit war halt die deutsche Gewerkschaftsbewegung halt ein bisschen oder halt gespalten in dem Sinne, eine große zentralistische oder halt Gewerkschaften, die sich halt so diese zentralistische unter dieser Generalkommission zusammengeschlossen haben und sich halt immer mehr bürokratisierte und halt auch dann später halt irgendwie der allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund und dann halt so ein Vorläufer vom DGB war. Das ist halt so eine Linie, die sich da durchzieht und halt die Minderheit der Lokalisten. Zum Vergleich, also halt die Gewerkschaften, also die Zentrale oder die Gewerkschaften allgemein hatten halt irgendwie über 200.000 Mitglieder, als die Sozialistengesetze aufgehoben wurden und halt diese zentralistische Strömung konnte dann bis 2,5 Millionen Arbeiter gewinnen, also als Mitglieder gewinnen bis zum Ersten Weltkrieg. Die Lokalisten dagegen hatten immer nur so 10.000 bis 20.000 Mitglieder, also das hat auch ein bisschen geschwankt und hatten ihre Schwerpunkte hauptsächlich in Berlin und Halle im Baugewerbe. Das waren halt die beiden Hochburgen in dem Sinne. Ab 1897 hielten dann die Lokalisten ihre eigenen Kongresse ab, also selbstständig, und schlossen sich dann 1903 zur Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften zusammen, also haben sich dann quasi ihr eigenes Gremium gegeben, was aber halt in dem Sinne nicht zentralistisch war, sondern halt föderal organisiert. Dies führte dann halt im Folgenden halt zum Konflikt mit der Sozialdemokratie, welche halt, wo sich halt immer stärker dann wieder das Primat des parlamentarischen Kampfes herausbildete und damit halt auch so eine Unterordnung der gewerkschaftlichen Kämpfe und der Parteiinteressen. Also das ist halt irgendwie, wenn es gerade politisch ungünstig war, sollten halt die Gewerkschaften nicht streiken. Hat man ja heute so ein bisschen halt auch noch, die DGB-Gewerkschaften sehr schnell eng an der Sozialdemokratie sind. Dabei muss aber auch hervorgehoben werden, dass halt zum einen war die Gewerkschaftsbewegung größer als die SPD, waren halt, hatten mehr Mitglieder und hatten auch irgendwie viel besser gefüllte Kassen als halt die Sozialdemokratie. Aber halt in diesen Gewerkschaftsbürokratien, die waren halt teilweise noch viel bürgerlicher oder halt reformistischer ausgerichtet als die Sozialdemokratie an sich schon. Das hat halt auch so eine Dynamik, die sich halt irgendwie bei Gewerkschaften halt auch häufig durchsetzt. Die Koalisten dagegen hielten halt ihre Autonomie fest und gerieten damit, wie gesagt, immer mehr im Gegensatz zur Sozialdemokratie, obwohl sie selber überwiegend auch Teil der, also in der sozialdemokratischen Partei drin waren, also halt irgendwie um die Jahrhundertwende, wenn man halt Sozialist war, war man halt irgendwie auch bei der Sozialdemokratie halt drin, außer man wurde halt irgendwie rausgeschmissen oder so. Ab 1905 wurden dann aber Bestrebungen innerhalb der SPD immer stärker, dass man halt so einen Unvereinbarkeitsbeschluss fest mit dieser Föderation Freier Deutscher Gewerkschaften, also dass man die Mitglieder halt ausschließt. Ich glaube, das hat, glaube ich, Bebel vor allen Dingen vorangebracht. 1907 wurde dann so offiziell die Drohung ausgesprochen, dass sie halt rausfliegt oder halt, dass da Unvereinbarkeitsbeschlüsse, also dass das nicht miteinander vereinbar ist. Und 1908 auf dem Parteitag in Nürnberg wurde dann halt diese Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft der SPD und der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften halt offiziell beschlossen. Im Zuge dieser ganzen Drohung oder dieses Prozesses hat halt dann auch die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften ungefähr 6.000 Mitglieder verloren. Also es waren damals, glaube ich, so also unter 20.000 und haben dann irgendwie quasi nochmal 6.000 verloren. Wodurch aber halt die anarchistischen Bestrebungen halt in diesen freien Vereinigung immer stärker wurden, weil halt irgendwie die sozialdemokratisch, also die halt irgendwie an der Sozialdemokratie Mitgliedschaft festhalten, sind halt rausgegangen. Es waren halt tendenziell eher die reformistischen Ströme und die halt stärker revolutionären oder anarchistisch ausgerichteten Ströme hatten dann quasi in dem Sinne die Hoheit über diese freie Vereinigung. Damit wurde halt auch der Begriff des Syndikalismus halt immer stärker. Also die Sokalisten sind quasi die deutschen Syndikalisten. Der Begriff Syndikalismus stammt halt vom französischen Wort des Syndikats, was quasi nur Gewerkschaft heißt, stammt daher und hat, oder ist in dem Sinne halt so prägend geworden, weil sich halt in Frankreich Anfang des 20. Jahrhunderts diese Form der gewerkschaftlichen Organisation herausgebildet hat im Rahmen der Confédération Générale du Travail, also der CGT. Das war halt eine Gewerkschaft, also es war halt in dem Sinne keine syndikalistische Gewerkschaft an sich, sondern halt eine Föderation von Gewerkschaften, in der aber die revolutionären Kräfte sich gegenüber den reformistischen halt durchsetzen könnte und deswegen halt so relativ starken revolutionären Habitus oder Gestus hatten. Die führten auch halt massive Kämpfe, halt gerade um die Einführung des 8-Stunden-Tages. Es ging halt so weit bis zu Barrikadenkämpfen in Paris und so weiter. Was aber auch dazu führte, dass halt irgendwie unter massiver staatlicher Repression zu leiden hatte. Und dass halt im Zuge dieser Repressionen konnten halt auch die reformistischen Kräfte 1908 die Führung der CGT übernehmen und damit, mit Beginn des Ersten Weltkriegs war halt irgendwie auch nichts Revolutionäres mehr in der CGT zu finden, sondern die haben halt quasi auch den Krieg unterstützt und so weiter. Die Freie Vereinigung in Deutschland hingegen war halt irgendwie weit kleiner als die CGT und hielt aber auch an ihrer antimilitaristischen Position bei, was halt auch dazu führte, dass sie sofort mit Kriegsausbruch wurde, sie halt verboten. Da hat die Leute halt irgendwie eingezogen oder halt ins Gefängnis gesteckt. Diese Erfahrung aber aus der Entwicklung der CGT hin zu einer reformistischen Gesellschaft sollten halt nochmal starken Einfluss auf die Entwicklung des Syndikalismus haben, weil halt relativ stark deutlich wurde, dass halt schon eine stärkere politische Einbindung oder Orientierung braucht, um halt so eine reformistischen Entwicklung vorzubeugen. Und damit kann man auch immer der Anarchismus wieder bedeutender und dann halt dieses Anarchosyndikalismus, halt quasi eine Zusammensetzung von diesen beiden Wörtern. Und genau, es war halt quasi so eine Entwicklung hin, also man kann halt auch nochmal, oder wird heute teilweise auch noch so schnell zu so einem revolutionären Syndikalismus, die halt rein syndikalistische Prinzipien haben, aber kein politisches Programm dahinter. Zum Beispiel könnte die, was gestern auch erwähnt wurde, die Industrial Workers of the World, die WOPLIs oder IWW, dass die halt noch eher reformistischen Syndikalismus vertreten, also einen revolutionären Syndikalismus vertreten und halt keinen Anarcho-Syndikalismus in dem Sinne, während aber heutzutage gerade durch die Bedeutung der CNT, wo ich gleich auch nochmal zurückkomme, halt irgendwie Syndikalismus und Anarcho-Syndikalismus fast synonym verwendet werden. Aber es halt, also historisch zumindest ist das halt ein bisschen zu eng gefasst. Lokalisten haben halt 1911 halt so eine Broschüre herausgegeben, was wollen die Syndikalisten, diese Lokalisten sind es hier noch, die habe ich halt auch auf dieses Handout kopiert und das würde ich vielleicht danach nochmal machen, weil da mal nochmal so ein paar Punkte deutlich werden, wovon man vielleicht so syndikalistische Taktik oder sowas nochmal diskutieren kann. Die Freie Gewerkschaft, also halt auch nachdem dann halt die Reformisten oder halt die 6000 Leute da ausgetreten sind, war halt irgendwie nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil halt gerade, oder man hatte halt während der ganzen Zeit der Freien Vereinigung halt immer klare Kassen, deswegen gab es halt viele Diskussionen um die Finanzen, also halt jedes Mitglied dieser Freien Vereinigung, jede Mitgliedsgewerkschaft hatte halt eigene Kassen, über die sie halt lokal selbst verwaltet hatte. Und wie gesagt, und genau, wer im Falle eines Streiks sollte halt über so freie Solidarität quasi die unterstützt werden. Also wenn irgendwie das Syndikat in Halle einen Streik ausgerufen hat, dass sie halt darauf rechnen konnten, dass sie halt aus Berlin Geld gekriegt haben und dass sie von denen unterstützt wurden. Aber es hat irgendwie zu ständigen Konflikten geführt, weil gerade irgendwie die kleinen Gewerkschaften haben halt dann irgendwie ständig Kämpfe gemacht und dann halt die großen Verbände hatten dann irgendwann selbst klamme Kassen und konnten halt keine eigenen Streiks mehr finanzieren. Also es war halt ein großer Streitpunkt während der ganzen Existenz dieser Freien Vereinigung. Später sollte halt noch ein anderer Konflikt, den ich gerade schon ein bisschen angedeutet hatte, die syndikalistische Bewegung bestimmen und welche sich halt auch bis heute durchzieht. Das ist halt irgendwie, hat sich aus der CGT und halt wie gesagt die WOPLIs halt ergeben, dass halt Die haben so rein Syndikalismus verfochten, ohne politische Bindung, während halt Anarchosyndikalisten halt diese starke Bindung am Anarchismus haben. Und genau, da gibt es halt so einen Grundkonflikt, der sich bis heute durchzieht, ist jetzt irgendwie an Syndikalismus oder halt anarchosyndikalistischen Gewerkschaften, sind das jetzt Gewerkschaften, die nach syndikalistischen oder anarchistischen Prinzipien organisiert sind, oder sind das Gewerkschaften von Anarchisten? Und halt so diese beiden Positions, die es da gibt. Dabei muss halt immer nochmal hervorgehoben werden, dass halt irgendwie der Syndikalismus keine theoretische Entwicklung hatte wie irgendwie der Marxismus oder auch der Anarchismus. Da haben sich nicht irgendwelche Leute hingesetzt und halt eine Theorie entwickelt und dann versucht, die halt in eine Praxis umzusetzen, wie man es halt gerade bei den Frühsozialisten, bei Fourier oder Ohn oder so, die haben sich halt hingesetzt, eine Programmausgabe und versucht, es umzusetzen, sondern der Syndikalismus sich eher aus der Praxis entwickelt hat. Also halt, wie gesagt, die Lokalisten haben ja auch, die haben sich ja nicht irgendwie eine Theorie erdacht, wie wir jetzt autonome Gewerkschaften gründen, sondern waren einfach durch die Sozialistengesetze bedingt, und es war halt in anderen Ländern halt ähnlich, also hat man nicht so eine Gesetze, aber die haben sich trotzdem lokal erstmal organisiert, und halt diese theoretische Fassung kam dann halt immer nach und nach halt durch Prinzipienerklärungen oder halt auch Leute, die sich damit befasst haben, sich damit auseinandergesetzt haben, dadurch kam halt erst diese syndikalistische Idee, aber halt die oder grundsätzlich kommt es halt aus der Praxis, wie sich halt Arbeiter selbst organisiert haben. Genau, dabei war halt irgendwie sehr relativ wichtig, dass halt dieses Autonomiemoment, das ist irgendwie der, glaube ich, jetzt mit der zentrale Punkt des Syndikalismus, wo halt irgendwie wirklich dazugehört, das hat man hier auch in der Liste dieser, was für was die freie Vereinigung steht, dass halt irgendwie autonom dazu gehört, dass ich autonome Kassen habe, dass ich selbst entscheiden kann über einen Streik kommen, was halt quasi zusammenhängt, weil wenn ich kein Geld habe, kann ich irgendwie nicht streiken, und wenn halt irgendwie die da oben sagen, irgendwie es gibt kein Geld, dass dann quasi die Autonomie eingegriffen wurde. Und halt wichtig ist halt auch, dass der politische Kampf nicht vom ökonomischen abgetrennt werden. Also nicht, dass ich halt so eine Trennung habe, ich habe meine politische Partei, die macht halt Politik und ich mache halt irgendwie Gewerkschaftskampf, sondern das denken Syndikalisten immer zusammen. Das ist halt ein Kampf, und der Kampf muss halt irgendwie in den Fabriken oder halt irgendwie im Arbeitsleben geführt werden, weil da liegt halt die Macht der Arbeiterin. Weil halt irgendwie im Parlament oder so, die können quatschen, wie wir wollen, halt irgendwie im Betrieb, das ist da, wo wir kämpfen können, und halt das Parlament ist eher bürgerliches Milieu oder bürgerliches Terrain, und halt alle, die sich da beschäftigen, werden halt da nur so reingezogen, was man halt an der Sozialdemokratie auch sehen kann. Das ist ja nicht so, also die hatten halt wirklich revolutionäre Ansprüche, aber es ist halt eben immer mehr in dieser bürgerlichen oder halt immer im bürgerlichen System halt immer mehr versackt. Genau, also dann halt auch, also wie gesagt, um diesen Grundkonflikt nochmal zu zeigen, entweder halt irgendwie Gewerkschaft nach syndikalistischen oder anarchistischen Prinzipien oder halt irgendwie anarchistische Gewerkschaft, das ist halt, heutzutage werden syndikalistische Gewerkschaften und anarcho-syndikalistische meistens als anarchistische Gewerkschaften gesehen, und okay, als wie gesagt, anarchistischen Gewerkschaften gesehen, was halt hauptsächlich durch die CNT und diese Rolle, die sie im Spanischen Bürgerkrieg gespielt haben, wobei das halt auch so eine verkürzte Sicht von außen ist. Selbst in der CNT, die war halt nie irgendwie eine anarchistische Gewerkschaft an sich, sondern war halt irgendwie eine Gewerkschaft mit Staat oder halt wo halt anarchistische Ideen, libertäre Ideen halt dominierend waren, aber auch immer reformistische Strömungen hatte. Was sich halt auch schon in, also halt in dieser Bezeichnung CNT, AFT, FAI, also FAI, zeigt in Spanien. Also wenn man halt irgendwie Bilder vom Spanischen Bürgerkrieg sieht, da hat man immer CNT und FAI. Das sind halt, die FAI war halt so eine Föderation von Anarchisten, die sich halt quasi, also politisch-kulturelle Anarchisten, die quasi aber in der CNT aktiv waren, um die CNT quasi auf anarchistischer Linie zu halten. Also da war halt schon, genau, um halt sich auch mit diesen reformistischen Strömen, die halt aus der CNT oder halt irgendwie unter Kontrolle zu halten, dass das halt nicht nur eine normale Gewerkschaft wird, sondern halt immer diesen anarchistischen Anspruch zu halten. Aber es war halt schon, also die waren selbst organisiert als FAI, und das, also in der FAI kam man halt damals auch nicht so einfach rein, sondern die hatten schon so ein bisschen Gesinnungsprüfung, würde man wahrscheinlich heute sagen. Es waren halt wirklich überzeugte Anarchisten, die halt irgendwie der Anspruch war, die CNT muss halt libertär gehalten werden, und konnten sich halt vom Spanischen Bürgerkrieg durchsetzen. Daher kommt halt dieses, dass im Spanischen Bürgerkrieg immer beide Logos drauf waren. Aber im Spanischen Bürgerkrieg selber ist halt dann quasi die Pfeil selbst von ihren libertären Grundsätzen so ein bisschen abgerückt. Zum Beispiel halt die CNT ist dann halt in die Revolutionsregierung eingetreten und da gab es halt einige Konflikte drum. Genau, und diese Konflikte haben sich quasi, oder halt dieser Konflikt zwischen Gewerkschaft nach anarchistischen Prinzipien, anarchistische Gewerkschaft, hat sich dann sogar im Falle der CNT halt durchgezogen bis Ende des Franco-Regimes. Ende der 70er Jahre hat sich die CNT neu gegründet und relativ schnell gespalten in die CGT, also jetzt eine spanische CGT und der CNT. Wobei die CGT quasi, die haben halt an den Betriebsratswahlen und sowas teilgenommen, also schon stärker, reformistisch kann man auch nicht wirklich sagen, aber halt schon stärker praktisch ausgerichtet, während die CNT halt eher an den Grundsätzen festgehalten hat. Wobei halt auch sagen, also spanische Betriebsräte sind nicht mit deutschen Betriebsräten gleichzusetzen. Das ist halt nochmal ein bisschen, also das ist immer ein bisschen anders. Und halt, man kann auch sagen, die CGT ist heute mit die größte anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, oder die bezeichnen sich selbst noch als Anarcho-Syndikalismus und haben halt 60.000 Mitglieder in Spanien, während die berühmte CNT, die hat noch so ungefähr 5.000 bis 6.000 Mitglieder. Und genau, diese Spaltung hat halt in Spanien auch, also Anfang der 80er gab es dann auch noch Gerichtsprozesse um das historische Erbe der CNT und so weiter. Also hat halt viel kaputt gemacht in Spanien und die haben aber irgendwie 20 Jahre nicht miteinander gesprochen. Gab auch körperliche Auseinandersetzungen. Aber jetzt durch diese Krise oder so nähern die sich wieder an und arbeiten wieder mehr zusammen. Wesentlich ist dieser Konflikt zwischen, wie gesagt, irgendwie Gewerkschaft nach anarchistischen Prinzipien oder halt anarchistische Gewerkschaft halt auch durch praktische Zwänge bestimmt, weil es halt, welche halt bestimmte Kompromisse erforderlich machen. Und das ist halt, also sind Probleme, die halt aus der Praxis entstehen, was halt zum Beispiel irgendwelche Propagandagruppen nicht haben. Das ist halt, also es zieht sich halt heute durch in der IAA, also in der Internationalen, die halt, also wo ich gleich nochmal dazu komme, es zieht sich quasi bis heute durch, dass du hast halt irgendwie kleine Propagandagruppen, die sind halt irgendwie im ganzen Land, weiß ich, lass das 20 Leute sein, die haben halt keine gewerkschaftliche Praxis und können entsprechend die reine Lehre halt einfacher verteidigen als irgendwelche größeren Gewerkschaften, die halt wirklich versuchen, gewerkschaftliche Arbeit zu tun, weil dann kommst du halt irgendwie in bestimmte Konflikte und muss dann auch bestimmte Kompromisse mitmachen und genau, ist halt also auch ein schwieriges Feld. Genau, um halt wieder zurückzukommen zum Syndikalismus in Deutschland, da hat sich, also irgendwie der Konflikt ist im Moment, oder hat sich halt nie so stark rausgeprägt, weil halt syndikalistische Bewegung in Deutschland nie so groß war. Also nach dem Krieg hatten wir, also wie gesagt, die Freie Vereinigung wurde 1914 verboten. In den revolutionären Umständen nach dem, also halt nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben sie sich aber wieder neu gegründet oder halt beziehungsweise aus den Resten der Freien Vereinigung ist dann die Freie Arbeiterunion Deutschlands hervorgegangen. Also ich hatte mal wieder ein kurzes Rocker-Zitat, weil halt der da wesentlich mitgearbeitet hat oder mitgewirkt hat, vorlesen. Ich kam in Berlin nur wenige Wochen nach dem Ausbruch der Novemberrevolution von 1918 an. Es gab mehr als genug Arbeit zu tun und es fiel mir nicht schwer, ein mir angemessenes Tätigkeitsfeld zu finden. Die deutschen Syndikalisten, die sich später in Anarcho-Syndikalisten umbenannten, versuchten damals gerade zusammen mit der Anarchistischen Föderation Deutschland ihre Bewegung, die während des Krieges unterdrückt gewesen war, neu zu organisieren. Während jene ereignisreichen Jahre bitteren Kampfes zwischen Revolution und Konterrevolution war die junge anarcho-syndikalistische Bewegung die bei weitem stärkste und aktivste in den wenigen wirklich libertären Organisationen. Es war eine gesunde Bewegung mit Anhängern in beinahe jedem Teil Deutschlands. Während im Allgemeinen die Arbeiterbewegung in Deutschland mit autoritären politischen Parteien und überzentralisierten Gewerkschaften überladen war, hatte die anarcho-syndikalistische Majorität ein besseres Verständnis für die Schlüsselprobleme der politischen Situation als viele andere Gruppen. Dabei hielt sie sich von den hoffnungslos mörderischen Kriegen zwischen den verschiedenen sozialistischen Parteien fern, da sie davon überzeugt war, dass es in der revolutionären Umbruchszeit wichtiger war, mit den Arbeitern und kleinen Bauern über die Inbesitznahme der Werkstätten, Fabriken und großen Güter der preußischen Junkern zu reden, als die Eroberung der Macht zu predigen, was nur der Konterrevolution nutzen konnte, was dann ja auch geschah. Also gerade diese besondere oder die lebendige Bewegung konnte dann halt während dieser revolutionären Wehen der Weimarer Republik auch bis 100.000 oder über 100.000 Mitglieder gewinnen, was halt diese Organisation auch unter erheblichen Schwierigkeiten stellte, weil halt plötzlich viele Menschen halt reingeströmt sind und halt so eine Struktur müssen halt auch wachsen und es ist halt schwer, also so eine riesige Organisation halt auf libertären Grundsätzen zu organisieren, wenn halt, also hat man halt keine Zeit gehabt, sich da durchzuorganisieren. Und man muss halt auch sagen, im Vergleich zu den sozialdemokratischen oder halt auch kommunistischen Gewerkschaften war die FAUD trotzdem immer halt noch in einer Minderheitenposition, weil es waren halt irgendwie 120.000, während die anderen halt mehrere hunderttausend oder halt teilweise bis zu Millionen hatten. Genau, aber halt gerade in diesen ganzen Konflikten wurde halt auch mal diese Position der Ablehnung des ökonomischen Kampfs vom politischen halt bestätigt, also halt dieser Anschluss an eine Partei, weil man hat damals in der Weimarer Republik ja der Frühen auch häufig gehabt, dass irgendwie die sozialdemokratischen oder kommunistischen Parteien quasi einen Streik aufgerufen haben oder die Gewerkschaft oder Partei hat einen Streik ausgerufen, die Gewerkschaft haben dann halt gestreikt und die jeweils andere Partei hat sich dann als Streikbrecher betätigt und hat dann quasi ihren Arbeitern in Versuchen also es verboten halt zu streiken, weil die halt irgendwie einen politischen Konflikt miteinander haben und da kann halt irgendwie die kommunistischen Arbeiter können halt nicht mitstreiken und die sozialdemokratischen streiken, sondern halt vor allem Parteiinteressen unterworfen. Die FADU entgegen halt irgendwie, ist halt auch heute noch so ein neoliberalistisches Prinzip, irgendwie Arbeitskämpfe werden unterstützt, wenn halt irgendwie die Forderungen sinnvoll sind. Also halt irgendwie, also das ist auch egal, ob das jetzt ein Verdi-Streik ist, sonst was für ein Streik, das wird halt irgendwie unterstützt, weil halt einfach auf dieser Basisebene. Genau, aber halt irgendwie nachdem dann halt die, nach der ersten Hälfte der 20er Jahre oder halt so mit 1923 ist ja eher so, dann waren halt die revolutionären Ausbrüche in der Weimarer Republik halt quasi wieder vorbei und danach hat halt die FAUD halt auch immer mehr Mitglieder verloren und war dann halt Anfang, oder halt 33 waren es halt so ungefähr 5000 Stück nur noch, also haben dann halt auch massiv Mitglieder wieder verloren. Noch zu erwähnen ist halt, dass noch Ende 22 wurde halt die Internationale Arbeiterassoziation gegründet, kurz IAA, also halt die deutsche Abkürzung, die englische ist IWA und im Spanischen und Französischen AIT. Also dann halt irgendwie bei CNT steht dann AIT unter, während bei der FAU halt hier IAA hintersteht. Die wurde halt Ende 22 gegründet, halt mit Rocker hatte ich ja vorhin auch vorgelesen, dass er da eher einer der drei Sekretäre war. Das geht halt zurück auf einen Konferenz zu Gründen einer roten Gewerkschaftsinternationale, die die Bolschewiki 1921 in Moskau veranstaltet hatten. Die hatten halt die Idee, quasi man muss halt die Gewerkschaften halt auch in einer internationalen, wie gesagt, in dieser roten Gewerkschaftsinternationalen zusammenbinden und haben halt auch versucht, da syndikalistischer einzubinden. Also halt zum Beispiel die spanische CNT ist halt erst dieser internationalen also dieser roten Gewerkschaftsinternationalen beigetreten statt der IAA. Hat sich aber auch irgendwie mit 23 waren sie in der IAA und nicht mehr in der, wie nennt das, RGI. Genau, also halt das Prinzip der roten Gewerkschaftsinternationale war halt klar, jede Gewerkschaft ist halt irgendwie der nationalen kommunistischen Partei unterstellt und damit konnten halt die syndikalistischen Gewerkschaften halt nichts anfangen und haben halt diesen Kongress auch verlassen und gründeten dann halt, wie gesagt, ein Jahr später dann halt so eine eigene Internationale. Und benannten die auch explizit nach der ersten Internationale. Also die erste Internationale mit Marx, Bakunin oder so, die ist halt auch internationale Arbeiterinnenassoziation und dieses Kürzel, um das wieder aufzugreifen. Genau, also das haben die Anarchosyndikalisten halt benutzt, um halt ihre eigene Internationale zu gründen und haben halt dabei auch das Motto der ersten Internationalen, dass die Befreiung der Arbeiter nur durch die Arbeiter selbst passieren kann. Das Motto haben sie sich auch übernommen und halten sie halt bis heute hoch. Also wie gesagt, diese Internationale besteht halt bis heute fort, aber es ist halt nicht mehr diese Massenorganisation, die es mal war, sondern es ist halt irgendwie, also da ist halt irgendwie die CNT ist noch drin, dann gibt es noch die USI aus Italien, die noch drin ist und dann kommt schon die FAU als drittgrößte Mitgliedsgewerkschaft in dieser Internationalen und sonst hast du halt viele Propagandagruppen, was dann halt auch diesen Konflikt hat, weil irgendwie die Propagandagruppen, die haben halt irgendwie keine syndikalistische oder halt gewerkschaftliche Praxis, die können halt entsprechend irgendwie die Prinzipien aus den 20er Jahren noch hochhalten und gibt es halt in der IAA relativ große Konflikte. Kurz noch zur Entwicklung in Deutschland, also halt beim Machtantritt der Nazis hatte die FAU etwa noch 5000 Mitglieder, hat sich aber sofort selbst aufgelöst, um ihre Kasse auch so weiter zu retten und haben halt im Untergrund bis 37 halt noch weitergearbeitet, also hatten auch nochmal einen Kongress irgendwie 36 oder 37 in Erfurt und wurden dann aber von der Gestapo zerschlagen. Nach dem Krieg haben sich halt ehemalige FAUD-Mitglieder halt in dieser Föderation Freiheitliche Anarchisten, die ich vorhin halt schon Freiheitlicher Sozialisten wiedergefunden, hatten so zwischen 450 bis 400 Personen, waren aber keine legale Organisation, also wurden halt von den oder wurden halt von den Besatzungsmächten halt nicht anerkannt, und zum Beispiel 47 wurden halt irgendwie nochmal 270 Mitglieder von denen quasi wieder halt interniert. Und halt, die waren teilweise 2 Jahre gerade raus aus dem KZ und wurden quasi wieder teilweise in die gleichen KZs gesperrt, weil halt irgendwie das, die wurden ja häufig als Kriegsgefangenenlager und so weiter benutzt. Aber halt diese Föderation Freiheitlicher Anarchisten war, wie gesagt, eher politisch-kulturell ausgerichtet und hatte halt keinen Anspruch mehr, wieder eine anarchistische Bewegung aufzubauen oder halt eine anarcho-syndikalistische, und ist dann halt so Ende oder im Laufe der 60er Jahre ist halt irgendwie so eingeschlafen, und 1970 halt stellte die letzte Ortsgruppe in München halt auch ihre Aktivitäten ein. Hm? Genau, Föderation Freiheitlicher Sozialisten. Achso, Entschuldigung. Genau, 1977 entstand dann die FAU, in der ich jetzt halt quasi auch Mitglied bin seit einigen Jahren. Diese ging aber nicht aus irgendwelchen ehemaligen FAUD-Mitgliedern hervor, sondern im Wesentlichen aus Exil-CNT-Lern. Also halt, wie gesagt, damals war halt, also halt durch den Spanischen Bürgerkrieg und den Sieg der Franco-Faschisten sind halt viele CNT-Lern ins Ausland gegangen und haben halt da teilweise halt auch angestrebt, dass sie sich halt wieder so syndikalistische Organisationen gründen, und da hatte quasi auch die FAU ihren Ursprung, hat sich damals noch Initiative FAU genannt, wobei das Initiative, glaube ich, 2 oder 3 Jahre später verschwunden ist und quasi die FAU entstand. Und genau, zur FAU können wir ja vielleicht nachher, wenn irgendwie da noch Interesse besteht bei den modernen Formen des Syndikalismus oder halt des Anarchismus, da kann ich dann halt auch nochmal irgendwie über die internationale syndikalistische Bewegung oder anarcho-syndikalistische Bewegung berichten. Ansonsten würde ich jetzt halt zu den inhaltlichen Punkten kommen, und da mit diesen auf der Rückseite habt ihr irgendwie so einen Auszug aus so Anarchismus und Syndikalismus von Rocker, was halt 48 geschrieben hat, wo halt auch nochmal so ein paar inhaltliche Punkte deutlich werden, und dann können wir uns auch nochmal dieses von der Freien Vereinigung anschauen. Also halt diese Punkte, wenn da dann irgendwie noch Fragen austauschen, auftauchen. So, mag irgendjemand den Text vorlesen? Die Rolle der Gewerkschaften aus anarcho-syndikalistischer Sicht. Der Begriff Arbeitersyndikat bedeutete zuerst lediglich eine Organisation der Produzenten für die unmittelbare Verbesserung ihres ökonomischen und sozialen Status. Aber der Aufstieg des revolutionären Syndikalismus vermittelte dieser ursprünglichen Bedeutung ein wesentlich größeres Gewicht. Die Partei ist eine Organisation mit bestimmten politischen Aufgaben innerhalb der modernen Verfassungsstaaten, die die gegenwärtige Gesellschaftsordnung in der einen oder anderen Form aufrechtzuerhalten sucht. Dagegen sind aus syndikalistischer Sicht die Gewerkschaften die Vereinigte Arbeiterorganisation. Sie haben die Verteidigung der Produzenten in der existierenden Gesellschaft und die Vorbereitung sowie die praktische Durchführung der Rekonstruktion des gesellschaftlichen Lebens in Richtung Sozialismus zum Ziel. Die Gewerkschaften haben deshalb eine doppelte Aufgabe. Erstens, den Forderungen der Produzenten nach Sicherung und Anhebung des Lebensstandards Geltung zu verschaffen. Zweitens, die Arbeiter mit dem technischen Management der Produktion und des ökonomischen Lebens allgemein vertraut zu machen und sie darauf vorzubereiten, den sozioökonomischen Organismus in ihre Hände zu nehmen und nach sozialistischen Prinzipien zu gestalten. Die Anarcho-Syndikalisten sind der Meinung, dass die politischen Parteien nicht in der Lage sind, auch nur eine von diesen beiden Aufgaben zu verrichten. Nach ihren Vorstellungen sollen die Gewerkschaften die Speerspitze der Arbeiterbewegung sein, durch tägliche Kämpfe erprobt und von sozialistischem Geist durchdrungen. Denn nur im ökonomischen Bereich sind die Arbeiter in der Lage, ihre volle Macht auszuspielen. Ihre Produzentenfunktion ist es, die die gesamte soziale Struktur aufrechterhält und damit die Existenz der Gesellschaft garantiert. Nur als Produzent und Erzeuger gesellschaftlichen Reichtums kann der Arbeiter sich seiner Stärke bewusst werden. In solidarischem Zusammenschluss kann er militante Aktionen, die vom Geist der Freiheit und vom Ideal der sozialen Gerechtigkeit durchdrungen sind, durchführen. Für die Anarcho-Syndikalisten sind die Arbeitersyndikate die fruchtbare Keimzelle der zukünftigen Gesellschaft, die elementare Schule des Sozialismus allgemein. Jede neue soziale Struktur schafft für sich Organe im Körper des alten Organismus. Ohne diese Voraussetzung ist jede soziale Evolution undenkbar. Für die Anarcho-Syndikalisten bedeutet sozialistische Erziehung nicht Teilnahme an der politischen Macht des Nationalstaates. Vielmehr ist es die Aufgabe der Anarcho-Syndikalisten, den Arbeitern die wesentlichen sozialen Probleme klarzumachen. Die Arbeiter müssen auf ihre Rolle als Umgestalter des wirtschaftlichen Lebens vorbereitet werden, damit sie diese Aufgabe bewältigen können. Kein sozialer Körper ist besser für diesen Zweck geeignet als die ökonomische Kampforganisation der Arbeiter. Sie gibt den sozialen Aktivitäten ein bestimmtes Ziel und stärkt die Widerstandskraft im unmittelbaren Kampf für die täglichen Bedürfnisse und die Verteidigung der Menschenrechte. Gleichzeitig entwickelt er moralische Stärke, ohne die jegliche soziale Transformation unmöglich ist. Lebensnotwendige Solidarität der Betroffenen und moralische Verantwortlichkeit für alle Aktionen. Danke. Also hier wird nochmal relativ deutlich, halt, dass irgendwie, man muss halt jetzt schon die Organisation aufbauen, die quasi dann die Revolution machen und halt auch die Produktion nach der Revolution aufrechterhalten. Man muss halt die Arbeiter halt in dem Sinne schulen oder halt quasi müssen halt so bewusst sein, dass halt auch von ihrer eigenen Initiative, von ihrer eigenen Rolle und halt nicht irgendwie sich irgendjemand unterordnen in dem Sinne von einer Partei, die irgendwie sagt, wie es laufen muss, sondern dass halt Selbstinitiative ergreifen sollen. Und genau, und halt auch den, es kann halt wirklich nur in der im Bereich des Ökonomischen passieren, wo halt die Arbeiter wirklich sind, wo sie halt kämpfen, wo sie ihre Macht haben und halt nicht irgendwie durch irgendwelche parlamentarischen oder halt bürgerlichen Formen, wo halt irgendwie immer dieses Vertretungssystem hat und das alles wird halt abgelehnt, weil die Leute sollen halt irgendwie selbst organisieren, selbst Initiative ergreifen, selbst Verantwortung übernehmen, was ganz stark dazu gehört. Und das ist ja auch so Thesen, die halt in Nationalismus und Kultur schon deutlich wurden. Das ist halt hier nur nochmal stärker oder halt praktischer auf gewerkschaftliche Organisationen ausgerichtet. Die FAU, die möchte das gerne so auch machen. Genau, das ist quasi das politische Programm der FAU. Wobei, genau, also wir haben halt nicht mehr so eine revolutionären Zeiten, aber das ist halt schon unser Anspruch. Aber muss halt irgendwie mit den Gegebenheiten gucken und halt, aber ja, ist auch die Ablehnung, warum wir halt nicht in die GB-Gewerkschaften drin sind, also das ist halt auch immer noch mal so eine Frage gewesen, was halt irgendwie auch Redekommunisten hatten, also es ist nochmal eine Frage gewesen, soll man in die DGB-Gewerkschaften reingehen und versuchen, da irgendwie syndikalistische Prinzipien durchzudrücken oder halt irgendwie, dass die DGB-Gewerkschaften sich ändern oder baut man eigene Gewerkschaften auf? Die FAU-Methode ist, wir bauen halt irgendwie eigene Gewerkschaften auf, weil halt irgendwie, kann man auch schon ewig viele, oder wirken in DGB oder zentralistischen Gewerkschaften, wird halt genau die gleiche Richtung klar wie halt im Parlament. Du passt dich irgendwie dem System an, um das System zu ändern und das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist halt, haben sich halt viele Anarcho-Syndikalisten entschlossen, wir müssen eigentlich unsere eigenen Organisationen ausbauen nach unseren eigenen Prinzipien und nicht halt irgendwie versuchen die DGB, weil halt, was machst du, wenn du dann bist du irgendwann DGB-Chef und dann sagst du den Arbeitern, so, jetzt organisiert euch mal selbst, das wird ja auch nicht funktionieren, sondern halt, muss halt ein Prozess sein, der halt wirklich von unten anfängt. Und nicht halt durch irgendwelche hierarchischen Strukturen halt möglich ist. Genau, und das ist halt auch immer der Anspruch, dass halt, also es wird halt irgendwie, wenn man uns jetzt mal diese freie Vereinigung anguckt, also es ist halt mal so gegenübergestellt gegen die Zentralverbände, dass halt, genau, die Ortsvereine, die lokalen Syndikate sind halt immer autonom, haben ihre eigenen Orts-, also eigenen Streikskassen, können halt selbstständig entscheiden, ob sie den Streik anfangen oder nicht. Genau, und halt auch die Anspruch ist halt wirklich, wir drücken halt im Betrieb selber möglichst die also unsere Forderungen durch, was halt irgendwie gerade heute schwierig ist, weil halt irgendwie mit dem Rechtsstaat halt so halt, hat man in Deutschland, wenn man Streik ausruft, was kommt als erstes? Ja, einstweilige Verfügung vom Gericht, darfst du nicht machen. Das ist halt, also es ist halt so Konflikte, was halt irgendwo, wo dann halt die Verteidigung der reinen Lehre sagen würden, ja, kämpft trotzdem weiter oder halt lasst euch nicht auf dieses juristische Spiel ein, was einfach in der Praxis nicht so gut funktioniert. So dieser Grundkonflikt, was halt irgendwie heutzutage auch in der IAA oder halt auch in der FAU ist, was halt so teilweise Konflikte sind, dass halt kleinere Syndikate halt eher reine Lehre sind, während größere halt einfach die Auseinandersetzung, also halt kleine Syndikate haben dann halt auch nicht die Auseinandersetzung mit dem Gericht, während die größeren halt dann einfach vor Gericht gezerrt werden. Und sich dann halt irgendwie, also nicht einfach mal sagen können, nee, wir machen jetzt da nicht mit, weil das funktioniert halt irgendwie nicht so gut. Und halt auch, gerade wenn du halt dann auch noch Mitglieder hast als Gewerkschaftsmitglieder, die, deren ökonomische Existenz da rein, davon abhängt, dann kannst du halt einfach nicht auf stur zeigen und nee, ich erkenne den Staat nicht an und lass mich jetzt aus dem Weg prügeln oder sowas. Das hat man halt, international ist das halt irgendwie noch viel größerer Konflikt in der IAA, dass du halt wirklich die großen Organisationen hast, die irgendwie gewerkschaftliche Kämpfe führen, dann diese kleinen, die halt so Traditionspflegevereine sind, die machen dann halt kulturelle oder halt so politische Informationsveranstaltungen über den spanischen Bürgerkrieg, aber haben halt selbst keine eigenen Kämpfe oder sowas. Wobei natürlich der Anarcho-Syndikalismus die aufstehende Kraft ist, vor allem guckt in den aktuellen sächsischen Verfassungsbericht, da ist halt wirklich im Linksextremismus die Anarcho-Syndikalisten, das ist die aufstehende Kraft. Und halt auch international, die FAU hat halt gerade durch diesen Beamtenkonflikt, der relativ groß war, oder halt auch durch Strikeback hier in Nordhausen, also wir sind halt am Wachsen und halt irgendwie in Strikeback, das war hier in Nordhausen, das war halt so eine Fahrradfabrik, die durchgeschlossen werden wollte, und damals ja auch also halt die Belegschaft hat halt eine Betriebsbesetzung oder halt quasi Betriebsbesetzung gemacht, aber offiziell als Betriebsversammlung, damit das halt auch einen legalen Rahmen hat, weil du kannst halt nicht einfach so Betriebe besetzen, weil dann krüllen sich die Bullen daraus. Und da hat dann die FAU das auch unterstützt und halt so eine Kampagne, so ein Strikebike-Kampagne, wo dann halt auch noch 300 von diesen Fahrrädern in Selbstproduktion produziert wurde und halt verkauft wurden. Das hat halt so Medienöffentlichkeit für die FAU genommen und deswegen die FAU ist halt am Wachsen. Und es gibt halt noch so ein paar CNTs auf einer ziemlich relativ guten Entwicklung, dass sie jetzt halt auch irgendwie von dem dogmatischen Weg runter sind und wieder mit der CGT zusammenarbeiten. Die Solidarity Federation in Großbritannien ist gerade am Wachsen und halt auch irgendwie wirklich gewerkschaftliche Kämpfe zu führen. Und, ja. Also es ist halt Krisenzeiten, und Krisenzeiten funktionieren Alternativen immer besser, als halt irgendwie, wenn alles gerade rund läuft. Bei wie vielen Mitgliedern seid ihr? Mehrere hundert, das ist die, ja, wir sagen immer mehrere, genau, wir haben halt ein relativ starkes Ungleichgewicht, dass halt irgendwie die Berliner sind halt relativ groß, weil halt auch die Konflikte haben, und irgendwie Dresden ist halt gerade, wie gesagt, sogar der sächsische Verfassungsschutz ist aufmerksam geworden, dass die halt auch, die hatten jetzt im Februar halt so einen Streik in der Kneipe, wo halt drei Mitglieder entlassen wurden, und dann haben sie halt irgendwie monatelang diese Kneipe versucht zu bestreiten. Das, also, kommt schon so ein bisschen. Und halt gerade, also wir in Thüringen machen halt viel mit diesem Minijob-Bereich, wo halt irgendwie da werden einfach elementare Arbeitsrechte nicht eingehalten. Da versuchen wir halt auch immer so ein bisschen durch gewerkschaftliche Mittel was zu erreichen, aber das halt teilweise doch irgendwie mit Gericht drohen oder halt auch mal Mahnverfahren einleiten bei Gericht, weil die halt einfach nicht die Macht haben. Also wenn du da einen Minijobber hast oder halt bei Probearbeit, der arbeitet nicht mal in den richtigen Betrieb und die Probearbeit wird einfach nicht bezahlt, muss aber gesetzlich bezahlt werden, dann kannst du halt quasi eine Kundgebung vor dem Laden machen, und wenn er dann nicht zahlt, dann kannst du halt quasi nur über Gericht, um das Geld irgendwie reinzukriegen. Das sind halt so ganz praktische Bedürfnisse, die, also wo man dann halt auch pragmatische Lösungen finden muss. Wir sind 400 Leute, ne? Und ich sag mal, gerade so was mit Streiken noch was zu tun hat, gerade wenn es jetzt ein großer Betrieb ist, ein Fahrrad oder so, dann müssen ja, wie gesagt, Gelder halt auch vorhanden sein, ne? Ich sag mal, bei 400 ist es dann wirklich nicht doll. Ja, aber also das finanziell ist kein Problem. Also wie gesagt, wir haben ja diese IAA-Struktur auch noch, und da sammelt sich genug. Also die weiß auch nicht. Also Ansage, also finanziell ist halt kein Problem. Also als auch die drei Leute in Dresden gestreikt haben, also halt Geld kriegt man halt immer ran, weil halt auch gerade irgendwie so linke Strukturen, da kannst du auch mal eine Soli-Karte machen, da kriegst du halt ein paar Euro rein. Wenn halt drei Minijobber in Dresden streiken für einen Monat, ja, dann sind das 1200 Euro. Das ist halt wirklich, also das, sowas funktioniert schon. Und dann halt auch diese Strikebikes, die haben halt innerhalb einer kurzen Zeit 300 Bikes produziert, und die wurden dann halt auch quasi über Solidaritätsstrukturen halt irgendwie abgesetzt. Da haben dann halt auch irgendwie die ASF, ist das glaube ich in Australien, die hat dann halt auch also ein Fahrrad gekauft, haben sich das natürlich nicht zuschicken lassen, weil irgendwie die Portokosten teurer waren als dieses Fahrrad, aber die haben halt trotzdem irgendwie Geld geschickt, und das ist halt auch so ein Anspruch der FAU, was halt gerade über diese IAA läuft, dass wir halt so internationale Kämpfe unterstützen. Weil das macht irgendwie, wenn im, es gab einen Fall, dass halt in Spanien halt eine CNT-Genossin beim Plus irgendwie entlassen wurde, und wenn halt die Leute vorm Plus stehen, dann fragen die bei ihrer Zentrale nach, was macht ihr da für einen Blödsinn in Spanien? Hier stehen irgendwelche Verrückten vor unserer Tür und machen irgendwie Stress oder halt Leute oder vertreiben Kunden oder sowas. Und wir, unser halt Thüringen ist halt der nächste Aktionstag am 5. Juni, da machen wir vor der Santander Bank in Jena wieder eine Kundgebung, da geht es halt auch um spanischen CNT-Genossen, der halt da rausgeflogen ist, weil er halt gewerkschaftlich aktiv war. Und sowas zeigt, also selbst einen kleinen Maßstab zeigt es halt schon irgendwie Wirkung. Und gerade das Internationale, weil halt irgendwie, als der Babylon-Konflikt war, da waren dann auch überall weltweit halt vor irgendwelchen Botschaften halt irgendwelche Leute, die halt Aktionen gemacht haben, um das zu kritisieren. Das Babylon-Konflikt? Babylon-Konflikt, also mit diesem Kino. Das Kino. Genau, da gab es halt eine gerichtliche Unterlassungsklage, dass sich die FAU Berlin doch nicht mehr Gewerkschaft nennen soll. Das ging halt wirklich international und da hat sie gedacht, also die Unterstützungsnetzwerke sind da, da stehen halt irgendwie 10 Leute in Buenos Aires vor der deutschen Botschaft. Also das ist also so, das ist halt eher auch was uns von, explizit von der DGB unterscheidet. Weil die DGB, wann macht die mal international irgendwas? Also ich glaube, es gab vor 2 Jahren mal so einen internationalen Protesttag von dem Europäischen, also vom Europäischen Gewerkschaftsbund, wo quasi der DGB zu gezwungen werden musste, dass sie sich daran beteiligen, sonst wären halt viele europäischen Gewerkschaften einfach aus diesem Gewerkschaftsbund ausgestiegen. Dann hat der DGB ja eine Pressemitteilung gemacht und ich glaube in 2 Städten gab es irgendwie kleine Kundgebung. Während halt irgendwie beim letzten, also Santander Aktionstag war schon mal einer im März, da waren glaube ich in 5 oder 6 deutschen Städten halt Aktionen und insgesamt in 13 Ländern haben wir Aktionen stattgefunden. Also die Diabetes Federation in England hat es unterstützt und was ich, in Argentinien war glaube ich auch welche, Brasilien Kundgebung, natürlich mehrere spanische Städte und also sowas funktioniert schon. Warum jetzt ein Anarcho-Syndikalismus? Warum bezeichnen wir das so? Weil wir halt diese anarchistischen Prinzipien, was wir halt auch hatten mit der Föderation oder so, also die faktisch gesehen ist halt die FAU Erfurt Jena, ist halt eine eigene Gewerkschaft, die mit anderen Gewerkschaften quasi föderiert ist, also so ein Föderationsprinzip. Die haben natürlich auch so einen Gesamtgewerkschaftsfunktionär, aber das rotiert halt. Also im Moment liegt halt die Generalkommission, wie nennen wir das? Doch, GKO, Generalkommission sitzt gerade in Bonn. Bis zum Pfingstkongress, da haben wir halt einen Kongress, da man, geht das halt weiter. Also es ist halt nicht irgendwie so eine zentralistische Organisation, sondern wird von den einzelnen Syndikaten werden halt Aufgaben für die Gesamtorganisation halt übernommen. Und halt irgendwie unsere Zeitung, halt die direkte Aktion, die da liegt, die wird halt auch quasi von verschiedenen Syndikaten, die haben halt quasi Mandate für die verschiedenen Bereiche der Zeitung und das rotiert immer. Und halt auch irgendwie, um die Mitglieder zu befähigen, ist ja auch so ein Anspruch, irgendwie wollen halt nicht bevormunden, sondern selbst Initiative ergreifen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Deswegen wird halt alle Mandate, die es in der FAU gibt, werden halt oder rotieren halt immer so für 2 Jahre ist, glaube ich, maximal. Ich auch kurz. Ein Grundsatz ist natürlich auch beim Unterrichtung bei der FAU ist natürlich, dass wir schon die Vorstellung, dass es schon die Vorstellung gibt, den Staat aufzulösen, den Staat und die Staatsgesellschaft, also in den Anarchismus. Schon allein sozusagen in den Grundsätzen kommt das Anarchismus schon durch. Also aber ich hätte sozusagen einen konkreten Sitz, ich glaube, wir haben nicht so, wie das jetzt hier steht, wo steht das jetzt, dass hier, der genau die Arbeit des Syndikats gefruchtet hat, hat keine Zeit in der Zukunft die Gesellschaft. Das ist sozusagen die, und die Elementarschule des Sozialismus. Also jetzt nicht Richtung Sozialismus, sondern schon sehr staatslos. Ja, genau, das ist sozusagen der Sozialismusbegriff von Rotter. Ne? Das ist jetzt nicht irgendeiner, der dieser Begriff des Sozialismus relativ gut ist. Genau, was wir vorhin hatten, irgendwie der Sozialismus wird frei sein oder er wird nicht sein. Und halt, also das ist auch schon, wir müssen halt jetzt die Syndikate aufbauen, wir können halt nicht warten, irgendwie Revolution und dann am nächsten Tag fangen wir an, irgendwie uns neu zu organisieren, sondern dass wir uns jetzt schon organisieren, dass wir halt auch, wenn halt irgendwie das System zusammenbricht, dass wir halt irgendwie selbst weiter produzieren können, dass die Leute nicht erstmal anfangen zu hungern oder so und alle quasi dadurch in die Konterrevolution getrieben werden, weil es irgendwie vorher ging es nicht halt scheiße, aber die hatten zumindest was zu essen. Und halt nach der Revolution haben sie nicht mal was zu essen, sondern dass wir halt gleich weiter produzieren können. Also es ist halt quasi die revolutionäre Perspektive, die wir haben. Wir können halt weiter, die Leute versorgen und halt weiter die Veränderung der Gewerkschaft, Gesellschaft vorantreiben. Da können wir halt irgendwie nicht warten, bis die Gewerkschaft oder diese Revolution ist und dann gucken, was wir machen, sondern müssen halt hier schon organisieren. Und das ist ja auch mit Rocker, das ist eine Kulturfrage. Wir müssen halt die Leute auch schon hier befähigen, damit die halt dann fähig werden, halt auch nach der Revolution halt ihr Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Also habt ihr sozusagen den Rudolf Rocker als euren, ja, wie soll ich sagen, also der theoretische Übervater. Ja, ich sag mal so, bei der DGB und so, die wollen halt ziemlich auf den Hans Böcker, ich weiß nicht, wie weit er Stiftung ist. Ja, aber die wollen halt nicht über den Staat hinaus, die wollen halt auch dieses Sozialpartnerschaftliche lehnen wir ab. Es gibt halt irgendwie auch Diskussionen, also Betriebsräte lehnen wir auch ab, wobei es natürlich praktische Notwendigkeiten sind, da doch irgendwie mit zusammenzuarbeiten, weil Betriebsräte sind halt keine Arbeitnehmerorganisation, sondern sind halt so eine Vermittlungsorganisation. Der Betriebsrat darf halt zum Beispiel in Deutschland nicht zu Streiks aufrufen oder zu irgendwelchen anderen Arbeitskampfmaßnahmen und hatte auch immer nur so ein Anhörungsrecht, der hat halt keine Entscheidungsbefugnisse und wurde halt auch irgendwie in den 20er Jahren gab es halt massive Streiks gegen die ersten Betriebsräte, also die ersten Betriebsverfassungsgesetz, was eingeführt wurde und auch irgendwie nach dem Krieg, also das, die Betriebsräte, die wir heute geben und diese vom DGB abgefeiert werden, die sind quasi gegen den Widerstand der Arbeitnehmer durchgesetzt worden. Also damals, ich glaube, 58 oder so war das, glaube ich, das letzte Mal, gab es halt auch massive Streiks gegen dieses Betriebsverfassungsgesetz. Also Betriebsverfassung findet ihr nicht so gut. Ja, die Vorstellung, die ganz utopische und grobe Vorstellung ist eigentlich, dass sozusagen kein Chef mehr am Ende des Tages kommt und der Betrieb überführt wird und die Menschen tatsächlich arbeiten. Genau. Du hast natürlich, aber dafür brauchen wir ja trotzdem die Betriebsräte, sag ich mal. Ja, aber halt. Die Arbeiterinnen tatsächlich. Ja, also halt. Du musst halt Austausch in anderen Betrieben und so. Also genau, ich aber halt. Ich brauche nicht keinen Chef habe. Aber, nee, aber du hast halt doch schon, du hast irgendwie die Betriebsräte, die man braucht. Also klar, die Leute müssen sich halt irgendwie organisieren in dem Betrieb, wenn sie das selbst verwalten wollen. Und die müssen halt in dem Sinne so einen Rat haben, die halt so einen Räterepublikrat hat, wo sie sich halt zusammentreffen. Aber der Betriebsrat heute ist ja, da sind irgendwelche Funktionäre, die teilweise noch freigestellt sind von der Arbeit, also gar keine wirklichen Arbeiter mehr sind, sondern freigestellt sind und halt so ein Vermittlungsdings sind zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und halt so eine Befriedungsinstitution. Gerade syndikalistische Gesicht, wir wollen nicht befrieden, wir wollen die Konflikte, wir suchen die Konflikte, weil halt durch die Konflikte kannst du erstmal nur was verbessern und dadurch können halt auch Arbeiterschulen hört sich immer so doof an, aber also nur durch Kämpfen kannst du halt wirklich auch irgendwie Leute überzeugen, also die müssen halt sehen, dass da was passiert, müssen sich einbringen können und dadurch Initiative zeigen und du kannst selbst bei DGB-Gewerkschaften gucken, DGB-Gewerkschaften gewinnen Mitglieder, wenn sie kämpfen, wenn sie Streiks haben, wenn sie große Streiks haben. Wenn Probleme da sind, wie sind Gewerkschaften immer groß. Genau, aber halt auch nicht nur, wenn die Probleme da sind, sondern wenn auch gegen die Probleme etwas gemacht wird. Und selbst aus syndikalistischer Gesicht, selbst ein verlorener Streik kann halt einen positiven Effekt haben, weil es einfach die Leute Solidarität gezeigt haben untereinander. Die haben miteinander geredet, haben zusammen etwas gemacht. Also was ja heute so, also ein Problem ist, dass bei Gewerkschaften es werden weniger Mitglieder momentan. Ja, ne? Die großen gewinnen, verlieren. Ja, das sind einfach die großen Gehälter und so, viele. Also ich war halt lange auf dem Bau und da sind ganz viele, die sagen, Gewerkschaft braucht nicht. Der Gewerkschaft funktioniert, der verdient wie ein Meister, generell genau. 1000 Euro. So, in seinem fette Bude und so, das bezahle ich nicht. Ne? Aber ich sag mal. Aber das ist halt in wegen FAU oder halt so ein syndikalistisches Prinzip ist halt auch bei uns gibt es keine bezahlten Funktionäre. Wir machen das alles in dem Sinne selbst und deswegen halt auch dieses Mandatieren der Mandate. Also du hast ja nicht einen Funktionär, der gewählt wird und das dann machen kann, sondern du gehst auf den Kongress, kannst halt dir ein Mandat zugeteilt oder halt, also du kannst dich für ein Mandat bewerben, dafür gewählt werden, aber eigentlich hast du davon keine Vorteile, sondern halt nur Arbeit. Aber nur im kleinen Maß, wie ihr das jetzt habt, vielleicht bei euch, kann man das vielleicht zeitlich so machen, dass man auch normal arbeiten gehen kann. Aber wenn es etwas größere Organisationen werden sollte, dann wird es auf jeden Fall Positionen geben, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind. Ne? Das ist halt die große Diskussion, die aber. Ja, halt auch mit Lohn. Das ist halt die große Diskussion und halt unser Versuch ist eher, dass dann die Mandate zerlegt werden. Also dass halt irgendwie das für den Einzelnen immer machbar bleibt, das zu tun. Also weil da müssen halt irgendwie 5 Leute die Mitgliederverwaltung machen und nicht mehr einer, der dann ab und zu mal einmal die Woche das Konto checkt, ob die Beiträge da sind, sondern es muss dann halt auch mehrere verteilt werden. Aber das ist ja so viel Eigeninitiativen von Menschen halt, ne? Genau. Genau. Das ja. Darauf baut das Ganze. Das ist natürlich ein schöner glaube ich. Ja, aber wenn man halt auf die befreite Gesellschaft muss man halt einen Weg dazu finden und kannst halt nicht, wie gesagt, kannst halt nicht auf die Revolution warten und dann das dann auf einmal alle die eigene Initiative und Verantwortung zu übernehmen, sondern halt muss halt im Hier und Jetzt schon passieren. Aber wenn du Werbung machst und irgendwie Schulungen anbietest, dann Ich meine, es gibt diese Minijobs-Flyer oder die Tarif-Einheits-Flyer oder sowas. Das ist schon in dem Sinne Schulung. Und das ist halt auch diese Idee mit diesen Mandaten, dass die rotieren, damit jeder halt in die Lage versetzt wird, es übernehmen zu können. Und dass halt quasi auch die Leute befähigt werden. Also du kriegst halt nicht das Mandat und jetzt sehe, wie du damit fertig bist, sondern wird halt Übergabe gemacht, wird halt quasi erklärt, was du machen musst und oder wie das zu laufen hat. Und dann kannst du halt aber auch selbst irgendwie entscheiden, also genau, was hat auch selbst Möglichkeiten, das Mandat zu gestalten. Und das ist halt auch, was bei Rocker mit diesem Föderalismus, dass die halt neue Sachen ausprobieren können, so ist es halt quasi auch in der FAU. Jedes FAU-Syndikat halt eine eigene Satzung und halt Franz kommt aus dem Syndikat in Halle, ich komme aus Erfurt und wir haben unterschiedliche Satzungen, haben unterschiedliche Mechanismen, wie bestimmte Sachen geregelt werden. Es liegt einfach an der Autonomie des Syndikats, wie es sich selbst intern gestaltet. Darf ja nicht kontradiktorisch sein zu der Grundsatzordnung. Genau. Ansonsten. Genau, Widerspruch ist ja nicht ein Widerspruch zu den Grundsätzen. Genau, also wenn Halle jetzt anfangen würde, halt bezahlte Funktionäre einzuführen, dann würden sie wahrscheinlich rausfliegen aus der FAU, weil das halt irgendwie unseren Grundsätzen widerspricht. Ja. Eine Frage noch, das ist ja jetzt das Jahr, sagen wir mal, produktionsbezogen. Gibt es denn auch Ideen, wie die Konsumption dann zu verteilen wäre? Also, keine Ahnung, man stellt sich vor, ihr habt jetzt irgendwie Betriebe übernommen, da wird was produziert und wie wird es dann verteilt? Also es ist halt in dem Sinne so eine zweigliedrige Organisation, dass man zum einen in dem Syndikat seines Betriebs ist und dann halt auch in diesen Betriebsföderationen, also halt irgendwie, du bist halt Bäcker, bist halt irgendwie, hast dein Syndikat in deiner Bäckerei, bist mit anderen Bäckereien quasi lokal verbunden in der Föderation und so weiter. Das ist die Produktionslinie. Und andererseits bist du aber halt auch lokal organisiert. Du bist dann halt quasi auch Mitglied in deiner Wohngemeinschaft, in deinem Block oder so. Das ist halt quasi jeder doppelt eingebunden. Ist einmal halt irgendwie diese Produktionssphäre. Da halt mit anderen vereinigt und einmal auch auf dieser regionalen Ebene. Also dann wird es halt auch irgendwie eine Föderation Weimar geben, wo halt dann irgendwie die Weimarer Straßenhäuser oder je nachdem wie untergliedert das ist, organisiert werden, die halt quasi für die die den Verbrauch halt zuständig sind. Die würden halt irgendwie an die, also weiß ich, die Weimarer also halt Weimarer Lokalföderation würde dann halt wahrscheinlich den Weimarer Bäckerföderation sagen, wir brauchen oder wir hätten gern so und so viel Brot und wie viel könnt oder kriegt ihr das irgendwie hin und die würden dann gucken, ja, sollten wir hinkriegen, kriegen wir nicht hin oder so. Und durch diese Doppeleinbindung, dass halt, also man ist ja gleichzeitig in seiner Produktionsgenossenschaft oder Produktionssyndikat und gleichzeitig in seiner lokalen Organisation, dass man halt immer so doppelt eingebunden ist, halt auch nicht irgendwie, dass die Föderation Weimar jetzt irgendwie sie fordert, wir brauchen halt 1000 Brote am Tag und ihr habt das zu liefern, sondern irgendwie, dass da so zweigleisig sind und halt wahrscheinlich, wenn sich denn für die Föderation Weimar halt auch die Leute für Brot interessieren, die die Brote herstellen müssen. Dass halt da gleich so eine doppelte Vermittlung da ist. Ja, genau, nee, das fehlt mir nur in der Darstellung. Es gibt ja zum einen die berufsbezogenen Syndikaten, dann gibt es die Wahlverbände, die halt, wo quasi Schumacher, Bäcker und Faller da Mitglied sind, die sich um die genau, ist halt so ein bisschen die Kommunenidee dahinter, was aber halt in dem Sinne ist halt irgendwie im Moment nicht praktisch notwendig, das aus, oder das kann man sich jetzt schön ausmalen und wenn man dann praktisch Probleme hat, läuft das immer nochmal anders und halt unser Schwerpunkt ist halt, also weil wir nicht so eine Verhältnisse sind, geht es erstmal Betriebe, also halt Syndikate aufzubauen, um Betrieben stark zu werden, teilweise Kollektivbetriebe aufzubauen, also da sind halt hier auch nochmal Flyer, das ist halt so eine Webseite mit so ein Verzeichnis von Kollektivbetrieben. Also Kollektivbetriebe heißt halt, wo ohne Chef produziert wird. Sind halt so mehr oder weniger ein paar Grundsätze oder wurden sich halt immer über Ideen gemacht, dass die halt quasi kollektiv produzieren. Es gibt keinen Chef, die sprechen sich gegenseitig ab, wie halt, also wie sie produzieren wollen und halt in Eigenverwaltung Betriebe aufzubauen, die aber halt auch irgendwie wirtschaftlich tragfähig sind, weil halt so aus gewerkschaftlicher Sicht ist halt auch immer ein Anspruch, es bringt halt nichts, wenn die sich selbst organisieren und alle nur 3 Euro die Stunde verdienen und da noch die Löhne insgesamt drücken, sondern es muss halt auch tragfähig sein. Das ist halt irgendwie auch so eine Perspektive, die, also wenn wir halt in irgendeinem Betrieb stark sind, ist halt irgendwie die letzte Perspektive immer, wir wollen den Betrieb übernehmen. Chef vor die Tür setzen oder halt der Chef, dass der sich einfach im Kollektiv eingliedert, dass halt irgendwie jeder die gleiche Stimme hat und dass sie in Selbstverwaltung produzieren. Die Diskussion setzte sich noch eine Zeit lang fort. Sie hingegen müssen nun selbst in die Diskussion treten. Steinplatz. Auch sehr praktisch. Die können wir jetzt zerwerfen und für die Ruhe. Selbst wenn es so ist. Hast du an deinem Wochentag? Oh, heute sind Pilze dran. Morgen kiffen, Koks laufen. Ja. Ein bisschen Abwechslung ist. Ja, jeden Tag ist anders. Mein Podest, da kann ich mich dann draufstehen und predigen. Mein Podest, da kann ich mich dann draufstehen und predigen.